Jetzt, keine Ahnung, 20:40 Uhr sowas rum. Ich stelle fest, wir haben ordnungsgemäß eingeladen und sind beschlussfähig. Wir werden ein Protokoll genehmigen müssen, das Protokoll vom letzten Vorstand. Da kann man natürlich jetzt nur so ein bisschen drüber schauen. Habt ihr das getan oder tut ihr das gerade? Das ist vom 14.06. 28.06. Also ich habe es nicht getan, aber ich vertraue da vielleicht so ein bisschen drauf, weil ich eh nicht weiß, was daran falsch sein könnte. Eben, da würde ich mich enthalten. Ab wann gilt das als angenommen? Kann mir da jemand helfen? Puh, wahrscheinlich mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen. Und Enthaltungen zählen nicht. Wenn keine Einwände vorliegen, dann ist es angenommen. Gut, dann erhalte ich mich da auch. Ja, Ich bin Dito. dafür. Ich enthalte mich auch. Ich schließe mich an. Jetzt habt ihr euch alle enthalten? Nein, ich nicht. Okay, dann stimme ich auch dafür. Und Ach, dann hätten schade, wir. ich dachte, ich darf jetzt hier alles alleine bestimmen. Ha! Ich glaube, die waren mit Enthaltung nicht dagegen. Genau. Und dann wäre das mit 2 zu 0 zu 4 Stimmen angenommen, richtig? Ja, Richtig. 5. Okay, 5. Ihr macht euch gerade schon richtig beliebt bei mir. Entschuldigung. Wir tun, was wir können. Wir sind das noch gewohnt, dass wir selber schreiben müssen. So, dann haben wir hier einen Punkt auf Wiedervorlage. Veranstaltung des des SPD-Netzwerks AG 60 Plus. Habt ihr ihn wieder gelesen? Dürfte ich einmal ganz kurz da reingrätschen, bevor du da an dem Punkt weitergehst, weil rein offiziell müssten wir zumindest die Geschäftsordnung noch bestätigen, darüber abstimmen, wenn ich da richtig im Bilde bin, damit die auch zum Tragen kommt. Da hast du recht. Das heißt, wir müssen diesen Punkt vorziehen. Der steht ja weiter unten auf der Agenda schon. Jupp. Der Ralf und ich haben da, glaube ich, was geändert dran. Hast du mal Die eine Frist von Zeile? 10 Tagen? Augenblick wegen der Zeile. 139. Danke. Ja, Frist von 10 Tagen beißt sich jetzt so ein bisschen mit der Aufgabenverteilung, die da eingetragen sein muss. Wir müssen auch noch unsere Tagesordnung dann beschließen. Ja, nachdem wir die GO haben. Genau. Gut. Ja, ich würde auch vorschlagen, dass wir jetzt diese vorläufig akzeptieren, die bestehende, um dann eine neue auszuarbeiten. Okay, Weil dann bin wie ich zum dafür. Beispiel unsere Tätigkeiten, die müssen wir uns ja erstmal klären, wer welche Tätigkeiten macht und das kann dann da reingeschrieben werden. Ich bin dafür. Ja, ich bin auch dafür. Schließ mich an. Ebenfalls. Bin auch dafür. Gut, das heißt also, wir haben gerade beschlossen, dass wir die alte GO vorläufig so übernehmen und zum nächsten Termin die Änderungen erstellen und dann über die endgültige, über die neue GO abstimmen. Jawohl. Jo. Prima, dann haben wir jetzt eine GO. Dann würde ich vorschlagen, wir stimmen über die Tagesordnung ab. Okay, zur Tagesordnung. Ich würde gerne unten die Punkte, die unter Sonstiges stehen, die ich dazu getragen habe, zu Gehör bringen. Das wäre eigentlich mein Beitrag dazu. Gleichfalls, aber deshalb stehen Sie ja da. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Ich würde eben zur Tagesordnung unten die Punkte noch zu Gehör bringen, die ich unten noch mit dazu gesetzt habe. Ab Zeile 347. Ja. Aber es ist doch normal, oder? Wir gehen einfach von oben nach unten durch. Also zuerst werden die Wiedervorlagen gemacht und dann, ja, weiter unten wird dann halt eben das Sonstige besprochen. Ja, aber Ja. dennoch muss das im Vorfeld in der Tagesordnung eigentlich drinstehen. Jetzt machen wir es gerade live. Das ist nicht der richtige Weg, sagen wir mal. Ist aber bisher durchaus Usus gewesen, wenn das kurzfristig war, dass es das auch noch kurzfristig mit reingenommen worden ist. Ich meine, das steht euch aber auch frei. Ja, soweit ich das weiß, ist auch okay. Tagesordnung können wir jetzt beschließen. Okay, dann bin ich dafür, dass wir die jetzt beschließen. Noch eine kurze Frage. Ich sehe gerade, unter Benutzer steht bei euch, stehen bei euch eigentlich auch so die Punkte. Weil, also das sind halt, ich kann die jetzt auch aus dem Sonstigen rausnehmen und die einfach unter meinen Benutzer schreiben, oder was? Was? Nee, unter Nein, was unter dem Benutzer steht, ist doch das Arbeitsprotokoll. Ach, okay, warte, ich verstehe das jetzt. Dankeschön. Genau, das sind die Berichte des Vorstandes, genau. Der Tätigkeitsbericht. Danke, das ist die richtige Bezeichnung. Gut, dann würde ich gerne zur Abstimmung schreiten für die Genehmigung der Tagesordnung. Ich bin dafür. Müssen wir das mal wieder irgendwie ein bisschen übersichtlicher machen, glaube ich, oder? Ja, ich bin auch dafür. Auch dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Das war einstimmig. Gut, dann kommen wir zum ersten Tagesordnungspunkt, die Wiedervorlagen aus der letzten Vorstandssitzung. Ticketnummer 58971, Veranstaltung Netzwerk SPD AG 60+. Sollen wir diesen Antrag vorlesen? Das ist ja eigentlich kein Antrag, das ist ja nicht von Piraten gestellt, ne? Nein, das ist ein Ticket gewesen, was über den Tracker reinkam und was ich dann mit in die letzte Sitzung reinnehmen sollte. Ja, gut, soll ich das eben vorlesen? Ja, mach mal. Okay, sehr geehrte Damen und Herren, wir sind die Arbeitsgemeinschaft 60+ in der SPD im Unterbezirk Leverkusen, verbunden mit in einem Netzwerk der Orte Burscheid, Monheim, Soing und Köln. Soing, soll das Solingen heißen? Wir sind eine politische Gruppierung in der SPD und was anderes lassen wir uns nicht einreden. Ja, Sie sind eine ganz neue politische Kraft in diesem Land und das finden viele bei uns gut. In der Öffentlichkeit und bei uns in der Partei werden Sie ziemlich verzerrt dargestellt. Wir brauchen von Ihnen Informationen, Zielsetzung, Parteiprogramm und. Deshalb möchten wir Sie zu uns in eine Mitgliederversammlung einladen. Wir wollen mal wissen, wer ist die Piratenpartei? Wir haben immer monatliche politische Infoveranstaltungen und möchten Sie herzlich einladen zu einer Veranstaltung am Dienstag, den 13. November 2012 in Leverkusen einladen. Nochmal einladen, egal. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr bis 17 Uhr bei uns in Leverkusen im Kurt-Schumacher-Haus in der Tannenbergstraße 66 statt. Was? Und findet, da fehlt ein Findet, egal. Wir können sicherlich vorher noch einiges mündlich absprechen. Ich erwarte Ihre Zusage, bedanke mich schon jetzt und verbleibe mit freundlichen Grüßen. So, und da kam vom Alex schon eine Anmerkung. Es wurde eher eine lokale Veranstaltung als eine für den LAFO. Soll sich der nächste Vorstand drum kümmern und es wurde vertagt. Gibt es dazu Redebedarf? Also ich finde, dass das, was Alex da reingeschrieben hat, schon durchaus richtig. Das sollte meines Erachtens auch jemand aus dem Bereich Düsseldorf-Leverkusen machen. Auf der linken Seite schreibt der Thomas Heck, in Leverkusen gibt es auch eine aktive kommunale Gruppe. Also das finde ich dann auch ganz gut, wenn sich da irgendwie zwei, drei von bereit erklären oder hingehen. Ja, ich bin gerade nicht im Bilde. Gibt es in Leverkusen KV? Nee, das ist kein KV, die sind wohl, also ich habe heute mit Leverkusenern gesprochen, da geht es irgendwie um den Gedanken, gründen oder nicht gründen und naja, aber auf jeden Fall gibt es ungefähr 15 aktive Piraten in Leverkusen. Nee, ein AK Kommunal, schreibt Thomas Heck, also von daher finde ich, dass das gut ist. Thomas, magst du nicht mal hochkommen? Ja, seht ihr euch denn in der Lage, euch darum zu kümmern, ja, oder? Ja klar, aber guten Kontakt. Also müssen wir als Kölner nicht machen, ne? Das wäre ein bisschen anmaßend. Aber es gibt ja in Leverkusen ein paar, die können da hingehen. Kriegen wir schon hin. Hast du da einen Ansprechpartner, jemanden, einen Namen, den wir da nehmen können? Weil dann können wir demjenigen das Ticket quasi zuschubsen. Mendoza. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, sein Nick ist Mendoza. Den kennen aber, glaube ich, eine ganze Menge hier. Okay, vielleicht kontaktierst du den nochmal und dass er sich an uns wendet und einmal kurz Hallo ruft. Und dann können wir da nochmal drüber sprechen. Das ist ja auch erst im November. Ja, ich kümmere mich drum. Es gibt noch jemand anders mit dem AK Kommunal, auf den Namen komme ich nicht. Aber ich stelle die beiden einfach in CC rein, ja? Ja, bitte. Und nimm bitte ja, jemanden von uns noch mit in CC. Ich würde mal einfach sagen, nimm mich in CC, damit wir da auf dem Laufenden sind, was da vorwärts geht. Ganz kurze Anmeldung. Es wäre trotzdem sinnvoll, wenn die zumindest ein kurzes Feedback kriegen, dass sie nicht denken, dass das Ganze unter den Tisch gefallen ist, weil das Ticket jetzt auch schon ein paar Tage liegt. Ja, Der AK Kommunales Leverkusen hat eine eigene E-Mail-Adresse. Sekunde mal. Ja gut, aber ich meine, im Grunde genommen geht es ja nicht primär um Kommunalpolitik, sondern es geht einfach um ein Kennenlerntreffen. Ne? Ja, stimmt auch. Sekunde. Also ich stelle es für euch auf die Leverkusener Mailingliste. Die paar Leute, die ich kenne, die haue ich auch an, inklusive euch, inklusive dir, Klaus, und dann wird es schon gehen. Okay. Dann würde ich sagen, wir reagieren auf dieses Ticket. Wer auch immer das kann und sich anziehen möchte, damit einer kurzen, wir kümmern uns und freuen uns drauf und kommen auf jeden Fall und schicken irgendjemand vorbei. Ja, dann schreibt mich damit rein, dass ich mich drum kümmere, dann werde ich morgen mir das Ticket rausziehen und da eine Antwort formulieren. Ist in der Sitzungskommission. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das Ticket ist in der Sitzungskommission, also in sozusagen in meinem Arbeitsbereich, wenn du das suchst. In der Queue oder in der Gruppe? Genau, Entschuldigung. Okay, na, irgendwie war schon rankommen. Ich habe einfach die Ticketnummer eingegeben, da kriege ich das Ding doch. Dann kann ich sie doch direkt auch wegnehmen. Ja, genau, kriegst du. Gut, dann haben wir, glaube ich, den nächsten Punkt. Der ist ebenfalls vertagt worden. Ticket Nummer 46250. Großspendemöglichkeiten für Piraten NRW. Um eine Großspende zu realisieren, benötige ich zumindest einen telefonischen Kontakt mit einem Entscheidungsträger. Ich bitte um Überlassung von einer Telefonnummer, durch die ich den besagten Entscheidungsträger erreichen kann. Blum, blum, blum. Da kommt hier eine Anmerkung, von wem auch immer die kam. Es liegen hier sehr wenig Informationen vor. Gegebenenfalls an den nächsten Schatzmeister verweisen. Der nächste Schatzmeister wird gebeten, sich darum zu kümmern, Steffi. Ja, ich kümmere mich auf jeden Fall drum. Ich nehme mir das Ticket. Gut, gibt's da irgendwas zu abzustimmen? Ich glaube nicht, oder? Ich denke nicht, ne? Nein, ich glaube auch nicht. Okay, dann waren das schon die vertagten Tickets. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das sind die Berichte des Landesvorstandes. Ich stehe ja da ganz oben und habe meinen laufenden Tätigkeitsbericht verlinkt. Ich wurde am 30.06. in Dortmund gewählt. Huhu. Hatte da Interviews mit dpa, WDR, WAZ, Westfälischer Anzeiger, Telefonisch, NRW-Radio und dem Krähennest. Wir sollten vielleicht die Innerparteilichen auch aufzählen. Dann war ich am 1.7. immer noch in Dortmund. Interviews WDR, Westfälischer Anzeiger, Piratenfunk, abends nochmal WDR Lokal Südwestfalen hier in Soest. Da bin ich also nach dem LPT nochmal hingefahren. Da habe ich auch nächste Woche Dienstag wieder was, aber mit für die Lokalzeit, also Video. Dann habe ich am 2.7. Angefangen, meine Mitarbeiter zusammenzusuchen, war dann bei der Nachbesprechung vom LPT, habe Kontakte ausgetauscht, habe mir verschiedene Kollaborationstools angeguckt für meinen Mitarbeiterstab, habe meine ersten Mitarbeiter in ein Gruppenpad überführt, habe mir die Geschäftsordnung und weitere Dinge angeguckt, hatte in Hamm ein etwas größeres Interview mit dem Westfälischen Anzeiger, mit dem Chefredakteur und dem Redakteur für Politik. Da habe ich auch heute schon was zum Gegenlesen bekommen, das wird wohl dann morgen veröffentlicht. Dann habe ich die Vorstandssitzung in Soest besucht und meine Geschäfte übergeben und war anschließend noch in der Sitzung AG Öffentlichkeitsarbeit. Dann haben wir am 4.7. die Geschichte mit den mit Satzungen und Protokollen angefangen. Dann hatte ich mit dem Soester Stadtanzeiger ein Interview und habe mich ansonsten mit meinen Tools beschäftigt. Dasselbe heute und jetzt ist die Vorstandssitzung. Wieso hast du ein Pad, wo fitz.piratenpad.de steht und warum habe ich das nicht? Weil du dir keins angelegt hast. Weil du nicht Fitz heißt. Genau, das auch. Okay, das ist dann was, das frage ich ein andermal. Wenn ihr wahrscheinlich keine Fragen mehr an Fitz habt, dann fahre ich einfach fort. Am 1.7. bin ich gewählt worden, hatte ein kurzes Gespräch danach mit dem Redakteur vom Kölner Stadtanzeiger, der übrigens total nett ist. Dann hatte ich einen kurzen Podcast mit dem Piratenfunker und einen mit dem Krähennest. Am 2.7. hat mich der Generalanzeiger angerufen, ich glaube Bonn, ich bin mir aber nicht sicher, der meinen Kontakt über den Kölner Stadtanzeiger hatte und hat nur so oberflächlich sich bei mir erkundigt. Von 20 bis 21 Uhr war ich im Mumble im Dicken Engel, da war die Nachbesprechung vom Landesparteitag, einfach so ein bisschen Revue passieren lassen, was so passiert ist. Am 3.7. war die AG Öffentlichkeitsarbeit, wo ich dann auch mit anwesend war, wo ich auch gesagt habe, dass ich mich gerne so häufig wie möglich da blicken lassen möchte. Die AG hat sich vorgestellt, wir haben uns vorgestellt und eine kurze Einweisung durch Achim und sein Team bekommen. Gestern war nicht so viel E-Mails nachgucken und solche Sachen, also eigentlich nichts, was jetzt großartig erwähnenswert ist. Dann 5.7. war der Newsletter Vorstellung neuer Vorstandsschreiben, habe ich heute Morgen gemacht. Das soll ja irgendwie Ende der Woche raus. Habt ihr ja aber auch gesehen, das ist das Käsebrot. Und dann die Unterschrift im Landtag abgegeben und danach habe ich mich mit dem Ingo, dem Pressesprecher der 20 Piraten, getroffen, so einfach ein bisschen miteinander unterhalten und ich habe ihm die Piratentools erklärt, also was halt so ein Piratenpad ist und Twitter und Wiki und Mumble und sowas. Jo, dann bin ich ja schon dran, so viel ich weiß. Ja, nun, 1.7. LPT Dortmund, Wahl im Vorstand, Interview mit Krähennest und Piratenfunk. 2.7. habe ich Stammtisch im Bergischen Land gemacht, ansonsten gar nichts, das war lang genug. Dann 3.7. AG Öffentlichkeitsarbeitssitzung und den RT mal gesichtet, als ich dann Zugriff auf diese ganzen Tickets hatte. 4.7. habe ich mir mal die Tools wieder bei mir auf dem Rechner eingerichtet, so dass ich da einen vernünftigen Überblick habe und das auch zeitnah alles bekomme. Und heute habe ich dann die Protokolle unterschrieben im Landtag und mir den Landtag noch ein bisschen angeschaut und die Vorstandssitzung für mich vorbereitet. Ja, dann mache ich mal weiter. 1.7. klar, dass der Podcast mit dem Piratenfunker und dann haben wir einen kurzen Spelunkencast gemacht mit dem Krähennest. Am 2.7. abends die Mumble-Sitzung im Dicken Engel, die Nachbesprechung für den LPT und da an dem Abend da nochmal das Thema Wahl des politischen Geschäftsführers noch ein bisschen auch hochgekocht ist, habe ich dazu am 3.7. meinen Blogbeitrag dazu geschrieben und habe dann auch, weil Kerstin mich da direkt darauf angesprochen hat, ihr das dann auch direkt zugemailt und ich glaube mittlerweile ist sie da auch klar mit der mit dem, was ich da geschrieben habe, weil ich dann auch nochmal die Zahlen rausgesucht habe und dass ihr diese Twitter-Aktion da jetzt nicht geschadet hat, sondern im Gegenteil, sie da auch durchaus von profitiert hat. Ich halt leider mehr. Aber letztendlich werde ich Kerstin auch, wir sind da schon übereingekommen, auch mit in meinen Mitarbeiterstab mit übernehmen, weil ich will das halt auch ein bisschen auf breitere Schultern setzen. Dann eben abends die Mumble-Sitzung zum Krähennest und später dann in der AG Öffentlichkeitsarbeit. Dann am 4.7. gestern gab es eine Anfrage zu einer AK-Gründung, die nur lokal arbeiten soll. Da muss ich nochmal ein bisschen durch die Satzung wühlen. Dann gab es so verschiedene Mail-Anfragen. Dann eine Anfrage zu einer KV-Gründung. Da muss ich dann nochmal schauen, da würde ich gerne mit dem Alex auch nochmal drüber sprechen, wenn er dann da ist. Aber das müssen wir nicht hier in dem Kreis machen. Was zu tun ist, wenn jetzt dann ein KV gegründet wurde, was da die nächsten Schritte sind, die wir da machen müssen. Dann gibt es einen Entwurf der Schatzkarte. Das ist so ein Einstiegsdokument für Neueinsteiger, was die Tools betrifft. Da habe ich mir diesen neuen Entwurf mal angesehen und ja, da werden wir noch ein bisschen was anderes machen. Dann da habe ich mir angesehen Tarife für die Soundcloud. Das ist ein Vorschlag gewesen aus dem Krähennest. Und zwar geht es darum, ganz besonders lange Podcasts dann auch so zu bearbeiten, dass man Kommentare hinterlassen kann, also an ganz bestimmten Stellen. Besonders geht es dabei auch um zum Beispiel Landtagsdebatten und so weiter, wo man dann eben entsprechend dann zu den Punkten hinspringen kann. Die Tarife für die Soundcloud sind nicht ganz so proper, weil die so ein recht gedeckeltes Verfahren haben, wie viele Minuten Audio man da unterbringen kann. Da schauen wir nochmal was anderes an. Ich habe mal, damit wir auch eine schnellere Anbindung für das Krähennest bekommen, mir das angesehen, das Internet Archive, das Archive.org, die bieten das an, dass man Daten, die unter Creative Commons stehen, bei denen hochladen kann. Die archivieren das Ganze dann für die nächsten 100 Jahre und ja, das Ganze habe ich mal mit zwei Podcasts gemacht. Das ist relativ erfolgreich gelaufen. Das ist also quasi endloser Speicherplatz für nix. Da kostet gar nichts. Das muss halt nur Creative Commons Material sein. Und ich werde da halt mit Tobi demnächst losziehen und dass wir die ganzen Podcasts dahin umziehen, weil derzeit letzter Stand war, glaube ich, 720 Zugriffe am Tag. Also das geht mittlerweile richtig rund, also das Krähennest geht da richtig gut an den Start, da kommen recht viele Downloads und da brauchen wir eine schnellere Anbindung. Ja, heute war ich im Landtag das Protokoll unterschreiben, damit das da auch in die Pötte kommt. Ja, die Geschäftsordnung nochmal durchgearbeitet, die wir gerade beschlossen haben und jetzt Unterschrift des Protokolls. Ja, das ist jetzt doppelt das untere, streiche ich hier raus. Das war's dann von meiner Seite bis heute. Ja, ich glaube, dann bin ich jetzt dran. Ja, auch ich bin am 30.06. auf dem LPT gewählt worden, hatte im Anschluss direkt mein erstes Interview mit der WHZ, beziehungsweise eigentlich sogar schon vor der Wahl. Diverse Gespräche mit dem Finanzteam hatte ich da schon zur aktuellen Situation. Swanhild habe ich direkt kennengelernt, was dann auch am 1.7. auf dem LPT direkt weiterging mit dem Schatzmeister und Ginzig Bundesversammlung. Wir haben eine Schulung für Sage bekommen und ich habe meine ersten Unterlagen aus dem Jahr 2011 direkt mitnehmen dürfen und durfte dann in meiner Teamtätigkeit für Krefeld im Presseteam dann auch eine PM freigeben für den LPT. Am 2.7. habe ich dann meine E-Mail eingerichtet bekommen für Piratenpartei NRW und habe diverse Telefonate mit Carsten geführt, wie wir uns weiterhin organisieren möchten und die Übernahme von Nadines Unterlagen gestalten wollen und die Handlungsfähigkeit sicherstellen, sodass wir für den 3.7. direkt einen Termin bei der Sparkasse ich habe jetzt Neuss geschrieben, das war gar nicht Neuss, das war Mülheim. Da haben wir alles besprochen und haben erfahren, welche Unterlagen wir benötigen, um ja, alles schnellstmöglich in die Wege zu leiten. Das haben wir dann getan. Gestern habe ich meine Beauftragung unterschrieben, dass ich Landesbeauftragte werde für Sage, damit ich die Zugänge auch für die Kreisverbände beantragen kann, habe da meine EV unterschrieben, ans Warnet gesendet und habe dann heute an der Führung durch den Landtag teilgenommen, die ich allerdings schon vor 14 Tagen in der Verlosung gewonnen hatte. Das waren einige sehr lustig, die haben alle gedacht, ich wäre jetzt in meiner Tätigkeit als Landesschatzmeisterin eingeladen worden, was ja nicht so war. Habe auch da Protokoll und Satzung unterschrieben, habe heute das RT-Tool zum ersten Mal gesehen, meine ersten Tickets angeschaut und Buchungsanweisungen hatte ich mir runtergeladen, um mal zu schauen, wie das denn vom Bund so gewünscht wird, wie wir unsere Buchung organisieren. Musste und meine Stammtischteilnahme in Krefeld absagen und ja, habe die GO natürlich auch in Vorbereitung auf den heutigen Abend mir angeschaut. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Ist das Mülheim an der Ruhr gewesen? Ja. Da wird das ohne H geschrieben. Und die Anmerkung, der Alex hat jetzt eine SMS geschrieben, er kann sich nicht mehr verbinden, wir sollen ohne ihn weitermachen. Alles Wichtige klären wir per E-Mail, weil einiges anliegt. Viel Erfolg. Alles klar. Bezüglich des RTs, ich habe jetzt von mehreren Seiten gehört, dass ein paar Leute ganz neu dabei sind. Bestünde da Interesse dran, mal gemeinsam durch das RT-Tool durchzugehen, weil damit da kein so ein Roffelcopter GTFO passiert, weil das war ja eine Fehlbedienung im RT. Das war eine Fehlbedienung im UTRS, aber ist fast dasselbe. Ja, gut. Also ich sag jetzt mal ja. Weil dann würde ich sagen, sollten wir uns einfach mal irgendwie einen Abend hier so in so eine kurze Sitzung reinsetzen und dann einfach mal so ein bisschen rumspielen. Das ist nicht großartig dramatisch, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, da wundert man sich dann, was da passiert. Ist nur eine halbe Stunde oder so. Wobei der Alex gesagt hat, er will erst eine neue Version installieren, aber wollen wir erst die Tätigkeitsberichte weitermachen? Ja, klar. Gut, Carsten kann jetzt gerade nicht berichten, der Alex auch nicht. Das kann man vielleicht mal eben vorlesen. Infrastruktur für den Vorstand vorbereitet. Vorbereitung und Rücktransport des LV-Schatzmeisterzeugs von Bayern nach NRW. OWL-Parteitag 2013 angeregt. Ergebnisse liegen bereits vor, was auch immer er damit meint. Weiß das jemand? Ja. Die Piraten im Bereich OWL haben Angebote eingeholt, über eine Räumlichkeit für einen Landesparteitag im Herbst. Das müsste, das steht auch weiter unten, Antrag LVA, ja. Kommt weiter unten noch. Da haben die auf jeden Fall Räumlichkeiten für ein LPT und so weiter. Da sind die Sachen weiter unten, das passt also. Okay, und Stammtisch Wuppertal. Jörg. Ja, ich habe diese Woche noch nichts gemacht, weil irgendwie nach der Arbeit nur ins Bett gefallen und geschlafen. Also montags in der AG Technik-Sitzung eingeschlafen, Dienstagnachmittag geschlafen, gestern kaputt. Heute ist der erste Tag, wo ich einigermaßen wach bin. Ich glaube, ich werde alt oder die LPT ist einfach anstrengender. Sei dir gegönnt. Dass er alt wird. Auch. Aber ich habe, als du auf dem LPT gesagt hast, dass du jede Menge Neuanträge reingehackt hast, habe ich mal jemandem, der dann sagte, oh, ja, da kann man nebenbei ja noch ein paar andere Sachen machen, dann mal ganz kurz ausgerechnet, wie viele Anträge du im Schnitt wohl bearbeitet hast im vergangenen Jahr. Damit war das Thema dann auch ganz schnell erledigt. Ja, ich mache dann mal weiter. Ja, am 1.7. wurde ich ja zum Beisitzer gewählt, da hatten wir ja abends noch unser, danach halt unser Kennenlerntreffen draußen, ein bisschen miteinander gequatscht und so ein bisschen kennengelernt. Ja, 2.7. und 3.7. war ich, beziehungsweise am zweiten Mal noch die Nachbesprechung vom LPT. 2. und 3. war aber eigentlich dieses ganze Accounts einrichten, Tools einrichten, Request-Tracker schon mal durchgucken und sich so mit so einem so ein bisschen, ja, anfreunden, was halt eben so, ja, an Tools etc. für die Aufgabe, Vorstandstätigkeit notwendig ist. Ja, abends Mumble-Sitzung AG Öffentlichkeitsarbeit gehabt. Gestern Morgen habe ich mit Aachen erstmal diese Pressemitteilung mit hier zu diesem Meldegesetz gemacht. Auch wenn das jetzt direkt, da frage ich später nochmal, wie ausführlich die Sachen sein müssen. Liquid Feedback in die zum Urheberrecht angeregt und ansonsten mich mit den Tools weiter beschäftigt, abends eine Sitzung AK Kultur gehabt, danach dem Bundesvorstand ein bisschen gelauscht. Ja, heute war ich im Landtag NRW, auch die Satzung und Protokoll soweit unterschrieben und jetzt sitzen wir hier in der Vorstandssitzung. Zu den Tätigkeitsberichten. Ich kann euch nur das anbieten, was ich dem alten Vorstand auch angeboten habe. Wenn ihr es nicht schafft, die ins Protokoll reinzustellen, dann schickt mir die bitte bis mittwochsabends, dann füge ich die für euch ein. Ich bereite am Mittwochabend in der Regel sowieso das Protokoll vor. Wäre das nicht ein gangbarer Weg, dass wir diesen Pad so machen? Oder? Wie ihr das haben wollt. Also mir ist das völlig egal. Es ist einfach nur ein Angebot, wenn ihr es nicht schafft. Oder wenn ihr kein Pad habt, dann schickt mir das, dann stelle ich das rein. Aber ich prügel mich da auch nicht drum. Also ich werde es separat in einem Pad pflegen und dann hier eben, so wie jetzt, per Copy-Paste übertragen. Trotzdem danke fürs Angebot. Gut, Berichte Statistik, Mitglieder. Macht Jörg das? Ja, ne? Wenn Carsten nicht da ist, ja, steht schon da. Also zum 5.7.2012 haben wir 6.277 Mitglieder. Zur Kasse kann Steffi schon was sagen? Nein. Dann müssen wir das leider überspringen aus Unkenntnis. Und Carsten leider, es ist ja leider auch nicht da. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt aus dem Request-Tracker. Sehe ich das richtig, dass da jetzt kein Ticket ist? Richtig. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Allgemeines. Zipgate Online-Telefonanlage, das hatte ich jetzt noch dazu gepackt. Das war eine Mail, die ich euch geschrieben habe. Ich hatte also gestern Abend mit dem Kai telefoniert und mir den Zugang zu der ZipGuide-Lösung geben lassen. Ich bin da jetzt als Administrator eingetragen und die Vorstandstelefonnummer wird auf mich schon weitergeleitet. Wir haben also im Moment eine 5-Client-Lösung, die kostet irgendwie 28 Euro im Monat. Da würde ich gerne eine Diskussion anregen, ob wir das so beibehalten, ob wir das vergrößern oder ob wir vielleicht umstellen auf ein anderes System. Gibt es da irgendwelche Meinungen zu? Also ich warte jetzt gerade noch auf den Rückruf vom Kai. Die Frage ist, ihr habt, also die haben das jetzt so eingerichtet, dass es umgeleitet wird auf ein Handy oder auf ein Festnetz oder wie? Weil dann kommen ja noch zusätzliche Gebühren da hinzu, ne? Ja, das ist richtig. Das kannst du so einrichten. Also diese Fünferlösung bedeutet, da können wir 5 Zugänge einrichten. Diese Zugänge können jeweils, glaube ich, 5 Telefonnummern hinterlegen, die dann alle klingeln. Also jetzt zum Beispiel in der Gruppe Vorstand, da ist jetzt noch Michelle, Kai und ich mit jeweils 2 Telefonen angelegt worden. Was gerade weg? Nach angelegt war alles fort. Entschuldigung, nach angelegt. Was war vorangelegt? Kai, Michelle und du. Okay, die sind als Benutzer angelegt. Die haben jeweils 5, können da irgendwie 5 Telefonnummern auch noch hinterlegen. Und die werden dann in Gruppen sortiert, bekommen eine eigene Nummer. Also da gibt es eine Rufnummer, die ist irgendwie das ist eine Düsseldorfer Vorwahl. Und wenn da jemand anruft, dann klingeln halt eben alle Telefone, die dieser Gruppe zugeordnet oder die anderen dieser Telefonnummer zugeordnet sind. Das heißt also, wenn jemand die Vorstandsnummer anruft, klingelt es im Moment bei mir, beim Michel, beim Kai. Und wer zuerst rangeht, der hat verloren und muss sprechen. Und genauso ist das, es gibt noch eine weitere Gruppe und weitere Telefonnummer. Das betrifft die Presse. Das klingelt beim Achim und bei Michael. Und das läuft genauso. Wer zuerst dran geht, der hat halt den Anruf. Also wir nehmen ja wahrscheinlich dann Kai und Michelle wieder raus, außer die beiden wollen das unbedingt, aber ich glaube nicht. Und dann müssen wir uns jetzt darauf einigen, wer noch so ein ZipGuide-Dings da bekommt, ja? Das ist wohl die aktuelle Beschlusslage, dass wir das Ding finanziert haben. Ich weiß nicht, Jörg, hast du das mitgekriegt damals? Du bist jetzt der Einzige vom alten Vorstand hier. Ja, ich glaube, irgendwann haben wir es beschlossen, aber da ich nicht in der Gruppe bin, um angerufen zu werden, weil ich ja nichts mit der Presse oder so mache, deswegen bin ich doch nicht drin und will auch nicht rein. Also mein Vorschlag wäre dann eben, Kai und Michelle auszutauschen durch, du bist ja schon drin, habe ich ja richtig verstanden, glaube ich, dass dann eben der Ralf und ich reinkommen. Okay. Also man könnte auch noch weitere Gruppen anlegen, aber mit Benutzern, da muss man halt eben den Account aufstocken. Ne? Das ist jetzt ein 5er-Account, der 10er kostet irgendwie 20 Euro, nee, 10 Euro mehr, glaube ich. Okay, das heißt, jetzt sind ja im Moment 3 dann drin, ne? Du und Chrissy und Ralf, dann also zukünftig. Das wäre dann die Nummer würde geschaltet auf den Vorstand, genau. Und eine weitere Gruppe ist halt eben das Presseteam, das ist Achim und Michael. Ah, okay, und dann sind das die 5. Und das sind dann, genau, das sind die 5. Vorher waren es, glaube ich, 4, ne? Deshalb war jetzt noch ein Account frei, den er dir eingerichtet hatte. Genau. Ja. Also ich würde auch vorschlagen, dass wir es erstmal so umstellen und dass wir dann mal gucken, was hat das denn, seitdem es betrieben wird, für Kosten verursacht. Und dann gucken, ob man Alternativen benötigt oder nicht. Ja, finde ich auch. Und wir können ja auch gucken, was für Anrufe da reinkommen. Und vielleicht möchte ja noch jemand rein. Ja, also ich muss jetzt da nicht unbedingt rein. Das ist, ich werde Achim sagen, oder beziehungsweise kann ich euch auch sagen, also meine Handynummer kann an vertrauenswürdige Journalisten weitergegeben werden. So, wenn da Rückfragen sind, aber da meine Arbeit eher nach innen gerichtet ist, sehe ich das eher nicht so, dass das notwendig wird. Ja, bei mir wird es ein bisschen davon abhängen, wie wir es eben noch ganz von den Aufgaben halt her aufteilen im Prinzip. Ich mache ja relativ regelmäßig zwar auch bei der Presse so ein bisschen mit, aber müssen wir einfach gucken. Oder gegebenenfalls, ob es halt überhaupt lohnt, das auch. Dann müssen wir halt schon wieder aufstocken, das ganze Ding, und gucken wir erstmal. Ja, das ist genau. Auch ist ja auch kein Problem, dann irgendwie zu sagen, Entschuldigung, das ist jetzt nicht mein Thema, geben Sie mir doch bitte Ihre Durchwahl, ich reiche Sie dann weiter und dann werden Sie gleich zurückgerufen und dann rufe ich, keine Ahnung, den Daniel an oder wen auch immer und frage, ob er eben mit ihm telefonieren kann. Also ich gehe ja sowieso nur dann ran, wenn ich kann, aber wenn ich merke, das ist nicht mein Thema, dann kann ich immer noch mit irgendwem von euch sprechen oder kann sagen, ich rufe Sie gleich zurück und dann eben die Informationen bei euch holen. Das ist ja jetzt gar kein Problem. Also du hast da auch eine Web-Oberfläche, wo du auch die Anrufe siehst und auch siehst, wer drangegangen ist und so, ne? Auch noch eine Frage dazu. Also denn wenn mein Handy angerufen wird, dann wird es von dieser Düsseldorfer Nummer angerufen? Genau, wie genau das läuft, weiß ich noch nicht, weil ich habe da noch keinen Anruf von empfangen. Ja, okay. Das ist technisch unterschiedlich. Du kannst halt mehrere Rufnummern hinterlegen, worauf dann umgeleitet wird von dieser Düsseldorfer Nummer. Und du kannst zum Beispiel auch, wenn du jetzt ein Smartphone hast, könntest du einen ZipGate-Client installieren und dann würde das über direkt umgeleitet auf diesen ZipGate-Client, also rein übers Netzwerk. Dann würden zum Beispiel auch keine zusätzlichen Kosten entstehen. Aber wenn der Fitz das uns damit einrichtet, dann können wir das mal durchgehen, können wir ja auch mal telefonieren und dann erkläre ich dir mal, wie das geht. Weil ich habe auch solche ZipGate-Accounts, deshalb, da kenne ich mich schon mit aus. Ja, das ist doch wunderbar. Gut, also einigen wir uns drauf. Ich werde euch beiden da eintragen und die den Kai und den Michel austragen. Sollen wir das beschließen? Jo. Jo. Ja. Gut, dann bin ich auch dafür. Ja. Ja. Dafür. Wir sind so ein harmonischer Vorstand. Behaltet das bitte bei. Einfach, oder? Ja, klar. Okay. Abend. Abend. Mit dem Telefon, kommt denn jetzt einer von euch aus Düsseldorf? Soweit ich weiß, läuft das über den Kai, weil die einen direkten, also eine natürliche Person wollen. Und wenn da keine natürliche Person dahinter ist, dann gibt es auch diese Düsseldorfer Vorwahl nicht. Das müsst ihr noch irgendwie klären. Ja, genau. Deshalb, der Kai, der wollte mich heute noch zurückrufen, um das Technische mal zu klären, was für Rahmenbedingungen dann auch notwendig sind. Ralf, da du ja sowieso schon solche Zugänge auch hast, würdest du dich da gerne drum kümmern, dann auch um die vertraglichen Bedingungen? Ja, das wollte ich mit dem Kai erstmal abklären. Was müssen wir tun, damit das alles sauber läuft? Okay, genau. Finde ich gut. Gut, da würde ich sagen, kommen wir ja schon eigentlich zum nächsten Antrag. Jupp. Es gibt hier einen Finanzantrag, sehe ich das richtig? Genau, vom Freeside, unterstützt von Frank Fitzke, Breen und Ines Schorsch. Einer von denen hier? Ist aber egal, ich lese den Antrag mal vor. Hiermit beantrage ich ein Budget von 320 Euro vom Landesverband für das politische Drachenbrotrennen am 1.2.9. in Mülheim für 4 Trainingsstunden. Eine kostet 70 Euro und die bedruckten Mannschaftsshirts die Voraussetzungen für die Teilnahme sind. Unsere Drachenbootmannschaft hat bereits in den letzten beiden Jahren teilgenommen und jeweils als letzte Mannschaft abgeschlossen. 2011 war es besonders knapp. Wir haben den dritten Platz aufgrund mangelnden gemeinsamen Trainings nur um eine Sekunde verpasst. Nachdem wir 2 Jahre unsere Teilnahme komplett selbst bezahlt haben, würden wir dieses Mal unser Engagement gern auf den sportlichen Teil konzentrieren, statt gute Paddler wegen der Kosten abzuschrecken. Die Berichterstattung über das politische Drachenbootrennen war online und im Print sehr gut. Wir sind insbesondere im Vergleich zu den etablierten Parteien für unseren Sportsgeist gelobt worden. Die Investition lohnt sich unserer Meinung nach für den Landesverband. Aktionen mit vergleichbaren Kosten hatten überwiegend weniger Reichweite. In diesem Jahr wären wir als Drachenbootmannschaft politisch noch erfolgreicher, wenn der Landesverband ein bisschen Pressearbeit machen würde. Dieser Wunsch ist Teil meines Antrags. Gibt es da Redebedarf zu? Also ich finde das eine gute Sache. Diese Drachenboot-Geschichte hat irgendwie auf dem LPT auch angesprochen. Das sollten wir auf jeden Fall auch über die AG Öffentlichkeitsarbeit mit begleiten. Und also ich würde dem Antrag zustimmen. Also ich kenne das Ding auch schon eine Weile, habe das auch immer so ein bisschen mit Spannung von weit weg betrachtet. Und wenn wir dem zustimmen, und das würde ich gerne tun, würde ich auch gerne unsere parteiinternen Medien da so ein bisschen hinschicken, also sprich den Piratenfunker und das Krähennest, die das dann vielleicht so ein bisschen begleiten könnten. Gute Idee, ja. Ich bin etwas vorbelastet, weil beim ersten Rennen war ich mit dabei und dementsprechend, also die Öffentlichkeitsarbeit da zu machen, ist sehr sinnvoll und dementsprechend würde ich dem Antrag auch zustimmen. Ich fände auch gut, wenn wir ein bisschen, also dadurch, dass wir den Piratenfunker und das Krähennest haben, wäre das wichtig, dass sie hingehen, weil ich noch in Erinnerung habe, dass die Drachenboot-Rennfahrer ein bisschen traurig waren, dass so wenig Fans da waren, die gejubelt haben. Es könnte natürlich sein, dass daran diese eine Sekunde lag, die dann verpasst wurde. Aber an sich bin ich da auch für und finde, so interne Sportgedöns-Sachen sollte man fördern. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass es sonst immer auf dem Termin der Freiheitsstadt-Angst-Demo war. Ja, stimmt, genau. Also ich bin auch auf jeden Fall dafür. Ich habe da schon... Ja, wenn wir eh schon quasi in der Abstimmung sind, ja, ich halte es auch für eine schöne und sinnvolle Sache auf jeden Fall. Also dass wir das vor September dann finanziell auch noch hinkriegen, dass wir das Geld da überweisen, das schaffen wir, oder? Ja, klar. Dann bin ich dafür. Aber dann würde ich auch sagen, dass wir versuchen, möglichst viele Leute auch dann dahin zu kriegen. Also auch intern ein bisschen für die Aktion trommeln. Wie sieht das denn aus? Ist Tobi oder Bernd oder der Piratenfunker da irgendwie? Also hier jetzt gerade im Chat? Mumble? Ja, ich bin da und gebe das auf jeden Fall an Tobi weiter. Und ich denke schon, dass wir auch ein bisschen organisieren können, dass da möglichst viele Piraten hinkommen. Genau, also macht bitte auch ruhig vorab vielleicht mal so den ein oder anderen Podcast mit den Leuten, die an diesem Drachenbootrennen teilnehmen, einfach um da so ein bisschen Aufmerksamkeit im Vorfeld schon zu erzeugen, ja, so hier beim Training oder im Vorfeld, wie sie sich da vorbereiten und so. Ich glaube, das kann ruhig ein bisschen gepusht werden. Ich frage mal ganz kurz, wann war das nochmal? Das ist am 1. und 2. September. Vielleicht soll die Trainingsdaten dann auch nochmal veröffentlichen. Ja, dann bitte an den Freeside wenden. Ja, also ich habe die Mails auch schon gesehen und werde das entsprechend verfolgen dann. Gibt's das an uns weiter, ja? Damit wir vor Ort sein können. Ja. Gut, alles klar. Piratenfunker, du auch? Ja, ich denke, das passt. Super. So, also endgültig zur Abstimmung, dann würde ich sagen, ich bin dafür. Daniel ist an. Ja, dafür. Klaus? Dafür. Jörg? Ja, gut, dafür. Ralf? Dafür. Steffi? Auf jeden Fall dafür. Auch dafür. Mach mal bitte ohne mich weiter. Okay, dann übernehme ich mal eben. Dann haben wir einen Antrag Typ Finanzen und es geht um das Ticket 59660, Antrag auf Reisekosten. Der Antragsteller ist Carsten Trojan und der ist leider nicht da, um seinen Antrag vorzustellen. Er beantragt eine Reisekostenerstattung zwecks Akkreditierung auf dem Landesparteitag 2012.3 in Dortmund für Lukas Pieper, Christian Diedler, Christian Keppel, Arndt Heuvel und Jörg Franke. Da hat er jetzt keine weitere Erläuterung zugeschrieben, aber ich denke mal, das ist klar, dass das die Leute sind, die die Verwaltung auch unterstützt haben, glaube ich. Oder Jörg, so ungefähr, ne? Ja, das sind die Leute, die ihr vorhin an der Akkreditierung gesehen habt. Okay, also die Menschen, die... Hat er sich selber vergessen? Ja, ja, hat er. Können wir den noch reintragen oder sollen wir das überhaupt? Den jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Der Carsten hat sich selber nicht eingetragen, obwohl ich, also da er sich selber nicht eingetragen hat, weiß ich nicht, ob er das überhaupt wollte, dass er sich selber einträgt. Von daher stellt sich mir die Frage, ob, wenn er das für sich selber möchte, er dann den Antrag nicht einfach nochmal neu stellt. Was denkt ihr? Ja, sehe ich genauso. Kann ja durchaus sein, dass Carsten einfach gar keine Reisekostenerstattung will. Ja, also ich würde auch sagen, besser neu stellen, damit es klar ist. Okay, dann stimmen wir jetzt über den Antrag so ab, wie er sich dort befindet. Ihr habt ihn vorgelesen bekommen. Daniel, bist du dafür? Ja. Fitz? Dafür, wieder da. Klaus? Ja, dafür. Jörg? Ich enthalte mich. Ralf? Dafür. Steffi? Ich enthalte mich. Ich enthalte mich ebenfalls. Gut, dann haben wir noch einen Finanzantrag. Der ist vom Alex. Die Piraten in Solingen haben 4 Termine organisiert, an denen ein Landesparteitag in der Klingenstadt Solingen stattfinden könnte. Dafür steht uns das Konzerthaus in Solingen zur Verfügung, in dem auch die Ratssitzungen stattfinden. Die Halle hat ein Fassungsvermögen von mehr als 1000 Plätzen. Dann hat er hier noch ein paar Links reingebaut. Okay, ja, hübsch. Die Termine sind am 25., 26.03.2013, 8.09., 6.2013, 7.09.2013 und 12.10.2013. Es kann jeweils bereits ab Freitagmittag aufgebaut werden. Das Angebot liegt bei, der Gesamtpreis liegt bei 2.176,40 Euro brutto. Sollten wir uns für den März- oder Juni-Termin entscheiden, dann benötigen wir die Entscheidung bis spätestens Sonntagabend. Letzte Woche Sonntag. Ja, das ja, ist dann... Da bin ich aber froh. Ich hatte soeben ja mit Alex nochmal telefoniert und er hatte darauf angesprochen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt einen Finanzbeschluss darüber machen, sondern es geht darum, dass wir jetzt schon mal die Planung machen sollten, auch wann die nächsten Landesparteitage sind, damit man dann wie solche Angebote dann sichten kann und frühzeitig eine Planung zu machen. Weil da hatte er auch zum Beispiel einen programmatischen Parteitag, dass man den organisiert und ähnliches. Ja, dann lass uns da doch generell mal drüber sprechen. Also wir brauchen ja in nächster Zeit sowieso nochmal einen Aufstellungsparteitag. Das ist für die Bundestagsliste. Das sollte auch nicht so ganz weit weg sein, finde ich. Weil die Kandidaten ja dann auch noch geschult werden. Ich meine, wann macht wer fängt damit an? Da gab es irgendwo so einen Zeitstrahl. Mike oder Foti, seid ihr da? Okay, ich habe den Link jetzt nicht zur Hand. Auf jeden Fall fangen die ersten Landesverbände wohl im September schon an und fangen dann im Oktober, November schon mit den ersten Schulungen an. Das ist eine relativ blöde Frage, aber was möchtest denn du da schulen? Medienschulung. Naja, aber also nicht was die aktuelle Planung von allen anderen. Naja, aber Medienschulungen hatten wir ja jetzt auch nicht, bevor diese Wahl zum Landesparteitag war und die dann an Schulungen gekommen sind, waren eben direkt danach. Also, Also ich persönlich würde ganz gerne mir den Rat von der AG Wahlen, die das Ganze ja eine ganze Zeit schon begleitet, einholen. Dafür. Ebenfalls dafür. Und ich hätte auch gerne eine Begründung oder ich würde gerne wissen, wo der Vorteil ist, das so früh wie möglich oder so spät wie möglich zu machen. Also irgendwie wäre das schon wichtig, das vorher schon so ein bisschen abzuklopfen. Es gab eine interessante Einschätzung von Johannes Ponada zu dem Thema jetzt gestern oder vorgestern. Der sagte, dass es im Moment im Berliner Flurfunk diverse Diskussionen darüber gibt, dass diese Verschiebung der Entscheidung über diese Herdprämie im Moment danach aussieht, dass es gegebenenfalls aus wahltaktischen Gründen die CDU und die CSU die Koalition nach der Sommerpause platzen lassen und dass es dann wahrscheinlich noch im Dezember Neuwahlen geben könnte. Und deswegen wäre es auf jeden Fall sinnvoll, diese Aufstellungsversammlungen durchaus eher früher anzusetzen, weil uns das ansonsten wieder genauso überrascht wie die Landtagswahlgeschichte. Guter Hinweis, danke. Sehr gut. Noch ganz sehr kurz, gut. Nur zum Hinweis, auch die Termine für Solingen liegen ja auf jeden Fall im nächsten Jahr. Also das wäre auf jeden Fall kein Ort für so eine Aufstellungsveranstaltung. Ich bin auf dem LPT, hatte ich mit Tose und mit René darüber gesprochen, dass da auch diverse andere Örtlichkeiten im Gespräch sind und dass da auch schon eine Planung in Gange ist, dass da etwas in Duisburg stattfinden soll. Genau, also ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Also ich bin der René. Bitte. Sehr gern. Okay, und zwar habe ich mich mit dem Landschaftspark Nord in Duisburg in Verbindung gesetzt, habe da auch längere Zeit gearbeitet und ja, die würden uns die Halle für einen sehr, sehr günstigen Preis zur Verfügung stellen. Ich kann auch gerne mal den Link posten. Wir haben da Top-Infrastruktur, wir haben Jugendherberge, alles gleich direkt dort an einem Ort. Einziger Nachteil ist im Endeffekt, dass es in Duisburg ist. Aber mehr Nachteile sehe ich nicht. Wir können die Gastronomie behalten, das heißt, wir können die Gastronomie ausschreiben. Wir können im Endeffekt dann auch versuchen, den ganzen Parteitag über die Gastronomie darüber zu bezahlen. Ja. Hast du den Link mal eben? Ich habe den unten eben reingemacht. Oder habt ihr den nicht bekommen bei Sprechen? Nein. Wo muss ich den reinmachen? Klick mal rechts auf Vorstandssitzung und da Nachricht und dann als an Baum senden. Jetzt. Ja, danke. Okay, bitteschön. Also ich denke, wir sollten da wie die letzten Male auch einfach dann eine öffentliche Ausschreibung machen und dann vielleicht, ich weiß nicht, dass wir uns überlegen, 2 Monate oder sowas, in dem wir sagen, dass das stattfinden sollte und für den Zeitraum, dass sich die Leute dann darum bemühen können, wo das hinkommt und dann eben die Angebote prüfen. Ja, also die Monate würde ich aber jetzt schon aufrufen, weil vorher kannst du nur schlecht Angebote einholen, wenn du jetzt nicht schon sagen kannst, wann das Ganze stattfinden soll. Na, und ich, genau. Ich finde es halt auch wichtig, dass wirklich auch die Infrastruktur denn dort gegeben ist, sei es das Internet, sei es Unternachtungsmöglichkeiten, sei es an die Anbindung an Nahverkehr, beziehungsweise auch Fernverkehr, dass das alles auch bitte berücksichtigt wird, weil das fand ich, gab es bei einigen wohl schon große Nachteile. Das sind die üblichen Kriterien gewesen, nach denen bisher auch gesucht wurde. Ja, dann mal Vorschlag von meiner Seite in die Runde. Und zwar die Monate Oktober und November für diesen Aufstellungsparteitag. Das wäre noch in diesem Jahr. Das würde auf jeden Fall auch noch dann hinhauen mit dem, was wir gerade gehört haben bezüglich einer eventuell platzenden Koalition, dass wir da dann in die Pötte kommen. Also Termine Oktober, November für den LPT. Aber bitte dran denken, Ende November ist Bundesparteitag in Bochum. Eben. Ja, und natürlich. Also ich würde jetzt auch erstmal in Ruhe mal eine Zeitplanung machen und eine Ausschreibung überhaupt, dass wir ein Paket an Hallen haben, dass wir A, eine langfristige Planung machen können und B, auch kurzfristig reagieren können, so dass wir verschiedene Typen von Hallen und Preisen zusammengestellt haben und dann halt nur noch schauen müssen, wann ist welche Halle frei. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ja. Und zwar, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich gehöre zu den, glaube ich, wenigen, die NRW-Liste im Moment relativ aufmerksam lesen, war da vor ein paar Tagen, ist da was über die Liste gegangen, Petlink auch, wo genau das läuft, wo Hallen mögliche Veranstaltungsorte gesammelt werden. Also nicht, dass jetzt alles hier doppelt und dreifach gemacht wird. Ja, also das ist, wollte ich gerade sagen, das ist nämlich einer der Punkte, den ich jetzt noch unten in meinem Teil stehen habe. Ich möchte grundsätzlich für den Landesverband so eine Liste haben und die nicht auf irgendeinem Pad, sondern vernünftig in einem Wiki gepflegt mit entsprechenden Vorgaben für verschiedene Veranstaltungsarten, damit wir endlich mal davon wegkommen, bei jeder Veranstaltung wieder neu suchen zu müssen. Ich würde es aber auch sehr, sehr wichtig finden, dass es ein Stammteam organisiert. Leute, die sich damit auskennen, dass ein IT-Mensch dabei ist, ein Veranstaltungskaufmann mit bei ist, ein Gastronom mit bei ist, dass da wirklich das Orga-Team auch alle Leute drin hat und dass es nicht nur auf einen LPT beschränkt ist, sondern gleich auf mehrere, damit diese Leute auch im Vorhinein schon wissen, okay, wir arbeiten lange zusammen, und weil so verbessert man sich auf Dauer. Es bringt nichts, wenn die Teams andauernd wieder durcheinander gebracht werden. Bin ich ganz bei dir, ja. Ja, sprich erst. Und man sollte halt auch wirklich gucken, dass man qualifizierte Leute, wir haben definitiv sehr viele qualifizierte Leute auch in der Piratenpartei, sei es Veranstaltungstechniker, sei es auch wirklich Leute, die sich wirklich auch mit der Materie auskennen. Hat man ja gesehen, Internet klappte wunderbar, außer das WLAN, das war das Einzige. Aber es hat halt wunderbar geklappt und das Team in Dortmund war wunderbar eingearbeitet, die kannten sich aus, die wussten, was sie machen sollten. Und das lag daran, weil sie schon vorher die Chance hatten, zusammenzuarbeiten. Und das sollte man nicht vergessen, weil es bringt nichts, das Team andauernd wieder über den Kamm zu werfen, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir haben ein paar feste Leute, einer, der bringt die ganze Struktur rein, einer macht die Programmplanung, einer kümmert sich um die Gastro und so weiter und so fort. Aber dass das wirklich eine Zeit lang dann immer die gleichen machen, weil sonst kommt nur Mist durch. Ja, okay, im Prinzip wäre das eine Reaktivierung der AG-Events, die wir mal hatten, oder dass wir das im Grunde genommen wieder ins Leben rufen. Die übrigens auch so eine Liste mit Hallen auch schon aufgestellt hat. Ja. Und also Veranstaltungsorten. Aber davon ab, ich weiß auch, dass die Technik schon seit einigen LPTs auch schon zusammenarbeitet und das ist auch immer das gleiche Team. Also von daher befürworte ich das. Das muss man nochmal irgendwie niedergeschrieben werden, dass sie das machen. Wir müssen ja, wenn die AG Events mal aktiv war und jetzt nicht mehr aktiv ist, überhaupt die Leute ansprechen. Also ich glaube, ich weiß so ungefähr, welche das waren. Und ich weiß aber auch, dass das am Ende wegen irgendwelcher Gründe nicht mehr gut funktioniert hat. Okay, müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, dass wir das da wieder in die Schiene kriegen und dass wir da die Leute, die sich mit den Themen auskennen, damit hineinholen und die dann solche Sachen planen. Klaus, könntest du dich mal mit der AG Events so ein bisschen kurz schließen oder zumindest Mitgliedern davon und mal fragen, was da war und dann vielleicht irgendwie, dass wir daraufhin überlegen, ob es da eine Ausschreibung oder sowas nochmal gibt zu? Ja, auf jeden Fall habe ich schon auf meinen To-Do-Baum gesetzt. Wollen wir denn da auch einen ungefähren Zeitplan zu festhalten, wann das jetzt, wie du eben schon gesagt hast, Oktober, November sein soll, bis wann wir uns entscheiden wollen, welche Halle etc.? Das wird ja eh relativ knapp, wenn man noch die normalen Einladungsfristen, das ist halt von einem Monat bedenkt. Also da ist auch ein Oktober schon recht knapp, ne? Ja, aber... Wir müssen halt auch bedenken, die Leute, also wenn im November eben auch Landesparteitag ist, es gibt einige Piraten, die arbeiten auch am Wochenende, die müssen sich, Bundesparteitag, Entschuldigung, die müssen sich dafür frei nehmen und da müssen wir halt schon gucken, dass das alles zeitmäßig so hinhaut, dass die Leute jetzt nicht irgendwie direkt hintereinander alle Wochenenden sich dann nehmen müssen. Ja, bitte. Ich gehöre auch zu denen, die am Wochenende arbeitet. Oben in der Sprecher. Für die zweite Jahreshälfte sind mit Sicherheit schon eine Menge Termine in den Hallen auch geblockt, weil die Vorläufe sind meistens bis zu einem Jahr bei den Hallen. Also ich denke auch, dass sich das wahrscheinlich schon irgendwie in den Dezember, Januar reinziehen wird, einfach auch aus planungstechnischen Gründen. Ja, also und planungstechnisch sehe ich da nicht so das Problem, sondern eher halt, ja, dass die Mitteilung halt schnell rausgehen. Also planungstechnisch, sobald eine Halle hast, kannst du ordentlich arbeiten. Und okay, ich denke, wir müssen auch mal ein bisschen Zeit dafür vorsehen. Wir haben gerade einen Haufen guter Leute auf die Landesliste gesetzt. Wir müssen den Leuten auch mal Zeit geben, sich ein bisschen zu qualifizieren für eine neue Liste. Ja, okay, also ich schlage jetzt mal einfach vor, dass wir jetzt das nicht abschließend ausdiskutieren. Ich würde sagen, dass wir das, dass wir bis zum zur nächsten Vorstandssitzung schauen, dass wir da möglichst viele Informationen zusammentragen, was das Thema LPT-Planung und Räumlichkeiten betrifft und das Thema AG-Events und dass wir das dann auf der nächsten Vorstandssitzung wieder besprechen. Oder vielleicht noch zusätzlich festhalten, dass zumindest wenn jetzt Leute im Vorfeld sich mal da aktiv schlau machen wollen, die zweite Novemberhälfte zumindest sehr ungünstig ist. Also der Parteitag ist am 24. und 25. November. Nur mal, um das festzuhalten. Ja, stimme ich zu. Was passiert jetzt mit dem Antrag? Verschoben auf die nächste Sitzung. Also vertagen? Ja. Okay. Okay. Also ich hätte ja gesagt, wenn für 3. und 6. jetzt zu spät ist und für 9. und 10., naja, da ist wahrscheinlich schon ein neuer Vorstand da, hoffentlich. Hätte ich ihn abgelehnt, so. Was meinst du jetzt, Jörg? Den Antrag mit, wenn er für den März und den Juni-Termin ja jetzt zu spät ist, dann würde ich wahrscheinlich den September- und Oktober-Termin, weil da wahrscheinlich schon ein neuer Vorstand im Amt ist, ablehnen. Naja, wer weiß, wann wir den nächsten Vorstand wählen. Wenn das jetzt wieder so relativ spät ist wie dieses Jahr, wäre es auch schon ganz gut, da im Vorfeld ein bisschen geplant zu haben. Ja, und der Alex hatte das ja auch gedacht als Erinnerung für die Aufstellungsversammlung. Genau, und es ist halt sind Angebote, die man jetzt sichten kann, so wie wenn wir jetzt eine Ausschreibung machen, die Angebote, die dann auch reinkommen. Und dann haben wir halt mehr im Portfolio und wir haben halt Informationshalle und so weiter. Okay, ich glaube, wir haben alles dazu gesagt, dann sollten wir zum nächsten Antrag gehen. Bin ich für. Oh, mein Lieblingsantrag. Ja, das ist meine Maske. Das ist einfach nur eine Eingabemaske, genau. Ich bin das hier. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten Finanzbeschlüssen der Cruise PGs AGs. Moment, hier fällt gerade ein Trecker vorbei. So, Erstattung entstandener Kosten und zukünftige Übernahme Duo Security. Durch Martin Braun beantragt, AG Technik. Erstattung der privat aufgelaufenen Kosten bezüglich Dual Security in Höhe von aktuell 68,21 Euro auf das angegebene Konto. Umstellung der Zahlung auf eine Kreditkarte des LVNRW zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Dabei sind künftig Kosten zwischen 30 und 60 Dollar pro Monat zu erwarten, je nach Zahl der angelegten Benutzer. Beschreibung. Seit Ende April 2012 verwenden wir in der AG Technik NRW den Dienst Duo Security zur sicheren Authentisierung von Administratorenzugängen für die IT-Infrastruktur des LVNRW. Dieser Dienst wird je nach Anzahl der eingerichteten Benutzer berechnet. Ein entsprechender Finanzantrag wurde am 19. März an den damaligen Vorstand gestellt. Da es zu diesem Zeitpunkt Probleme in der Schatzmeisterei gab und die IT-Infrastruktur schnell abgesichert werden musste, haben wir uns am 30.04. dazu entschieden, bezüglich der Kosten vorläufig privat in Vorleistung zu gehen. Am 11.06. wurde von den Mitgliedern der AG Technik NRW einstimmig beschlossen, dass die Zahlung as soon as possible über den LVNRW laufen soll, um die Vorleistung nicht übermäßig und dauerhaft zu strapazieren. Die Kreditkartendaten können von Kai Schmalenbach oder Martin Braun beim Anbieter eingerichtet werden. Eine andere Zahlungsweise ist nicht möglich. Frage dazu, wer hat überhaupt eine Kreditkarte? Aktuell hat der Carsten noch eine und ich werde demnächst auch eine bekommen. Uasi. Ja, ich finde, macht Sinn und weiß auch nicht, also da die AG Technik am besten weiß, was sie braucht und das jetzt ziemlich sinnvoll für mich klingt, was die da tun und das ja auch schon mal durchgegangen ist und das sicherlich damals auch bereits diskutiert wurde und ich den Leuten genug Hirnschmalz anrechne, würde ich das Ganze unterstützen und sagen, dass wir das tun sollten. Zustimmung. Ja, ich vertraue der AG Technik da auch so weit, dass sie wissen, was sie tun, also Zustimmung. Von meiner Seite auch volle Zustimmung. Nur mal eine Frage, warum wurde das nicht vorher schon abgestimmt, wenn Carsten eine Kreditkarte hat? Steht ja nicht, dass es da Probleme mit den Finanzen gab und deshalb es irgendwie nicht gemacht wurde? Ja, aber der Vorstand hatte damals beschlossen, das zu machen. Eben. Inklusive Nadine, die war auch dafür, also auch die Schatzmeisterin. Dementsprechend verstehe ich, warum es nicht dann auch umgesetzt worden ist. Das heißt eigentlich, der Beschluss ist da, es muss bloß umgesetzt werden. Das Problem war wohl, einen Termin zu finden, wo jemand, der qualifiziert war, die Daten einzugeben und jemand, der eine Kreditkarte hatte, gleichzeitig zusammenzuführen, wegen der Wahl und so. Ah, alles klar, das macht Sinn. Gut. Nichtsdestotrotz, in 2 Wochen setzen wir uns wieder zusammen. Vielleicht können wir doch nochmal Carsten dazu hören, ob da sonst irgendwas noch gewesen ist, was dagegen spricht, dass es jetzt nicht gemacht wurde. Wobei wir, also das könnte man natürlich auch als Umlaufbeschluss jetzt als Eilantrag machen, weil Carsten kann ja per E-Mail antworten. Stimmt, das ist eine gute Sache. Wollen wir das so machen dann? Jo. Dann müsstet ihr es jetzt aber abweisen und ich schicke es dann wieder in den Umlaufbeschluss zurück. Dann weisen wir das natürlich ab. Vielleicht können wir es auch aufs Ende der Tagesordnung setzen. Ich könnte mal schauen, ob Carsten was per SMS dazu sagen möchte. Gute kann Idee. Kann ich gar nicht. Das ist kein Ticket aus dem Tracker. Gut, dann schieben wir das jetzt ans Ende der Tagesordnung und Steffi versucht das mit dem SMS. Okay. Okay, dann haben wir wieder einen Dummy-Antrag und müssten jetzt eigentlich schon mal schauen, was es denn für Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung gab. Antrag Budgetkreismitgliederversammlung Herford wegen Gründung eines Kreisverbandes von Hannes Gessmann, Unterstützer Alexander Bossert, Jens Stahlmann, Jens, was passiert jetzt? Okay, Jens-Uwe Albrecht und Philipp Späth. Hiermit beantrage ich Bereitstellung finanzieller Mittel für die Durchführung der Mitgliederversammlung mit dem Ziel der Gründung eines Kreisverbandes im Kreis Herford am 8.7. in Höhe von bis zu 95 Euro. Die Gesamtkosten bestehen aus 20 Euro Raummiete und 25 Euro pro Stunde. Hui. Kosten für den Einsatz eines Hausmeisters. Wir haben für den Hausmeister 3 Stunden eingeplant. Möglicherweise reichen auch 2 Stunden aus. Die Nutzung der Räumlichkeiten hat der Stammtischkreis Herford in Löhne besprochen. Unterstützer des Antrags sind Alexander Bossert, Jens Stahlmann, Jens-Uwe Albrecht und Philipp Späth. Dieser Antrag wurde von Alexander, Michel, Kai und Jörg angenommen. Ich bitte aber auch unten die Anmerkung zu lesen, die ich auch gar nicht so verkehrt finde. Michelle schrieb, sollte das Budget nicht ausreichend sein, so beantrage ich die Mitglieder anzuweisen, eine Räumlichkeit zu finden, die kostenlos oder günstiger ist, so wie es andere Kreise auch machen. Ich muss sagen, ich habe nicht verstanden, warum die dafür ein Budget beantragt haben. Also ich muss auch sagen, dass ich das irgendwie ein bisschen ja komisch finde. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder der da Herford hat, aber das ich weiß ja. Würde ich mich auch anschließen, zumal die meisten Kreise ist ja, soweit ich weiß, echt immer auf kostenlose Räumlichkeiten etc. Ausweichen. Jörg, ich würde gerne bitte mal deine Meinung dazu hören. Das war, glaube ich, ein Antrag an VKV-Budget und der Vorstand ist, glaube ich, angehalten, dem zuzustimmen. Ach so, okay. Das ist dann natürlich was anderes. Und wenn die das Geld dafür ausgeben möchten aus dem KV, dann ist das halt so, oder? Ach so, gut. Das ist natürlich eine andere Sache halt. Dann, ja, dann glaube ich dir und dann finde ich auch, dass dem zuzustimmen ist, wenn sie mit ihrem Geld das machen. Kurze Frage, haben wir irgendwie eine Kennzeichnung drin, wenn das virtuellen Kreis betrifft? Oder so ein Budget? Du meinst jetzt im Antrag oder sowas? Ja. Nein. Das wäre irgendwie total praktisch, oder? Fände ich auch, gut, wenn wir das einführen. Ja. Guter Vorschlag, ja. Claudia, ist das möglich? Kannst du das irgendwie tun? Kann ich machen, klar. Das wäre toll. Gut, also wenn es an das VKV-Budget geht, dann ignoriere ich das, was Michelle geschrieben hat und würde dem zustimmen. Naja, aber ich meine, wenn es deren Budget sprengen würde, dann könnte man es nicht ignorieren. Entschuldigung nochmal kurz. Das war ein Umlaufbeschluss seit der letzten 11 Vorsitzung, ne? Ja. Alles klar. Der musste nur noch veröffentlicht werden, deswegen ist er mit drin. Ja, genau. Und für uns ist es im Prinzip nur zur Kenntnisnahme und wir sollten es halt markieren, dass es ein VKV-Budget ist, genau. Richtig. Ja, und dann irgendwo da drin steht, dass es deren Budget theoretisch sprengen könnte, gehe ich auch einfach nicht davon aus. Bei 55 Mitgliedern, wie ich gerade gelesen habe, dürfte das noch nicht der Fall sein. Okay. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Das ist der schönste. Wunderbar. Also diese ganzen tollen Sachen im Blau sind von mir. Dementsprechend trage ich das mal vor. Achim Müller war bisher unser Pressesprecher und ich möchte bitte von euch wissen, ob wir Achim Müller als Pressesprecher bestätigen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich habe bis jetzt nur Gutes von ihm gehört und darum stimme ich dem auch zu. Ich stimme dem auch zu. Fürs Protokoll in Anführungszeichen sollten wir aber auch feststellen, dass er es auch weiter machen will, oder? Ja, ja, das will er wohl, hat er gesagt. Eben, er hatte darum gebeten, dass wir ihn in der Funktion bestätigen. Das mögen wir bitte beschließen, damit er das weitermachen kann. So, und jetzt, dann kann ich ja gestehen, dass ich heute, ohne dass wir das schon mal bestätigt haben, aber wir waren ja alle bereits dafür, hat die Staatskanzlei sich gemeldet und brauchte eine Telefonnummer von unserem Pressesprecher. Und da ich mir sehr sicher war, dass ja ihr alle schon mal gesagt hatte, dass ihr das tun wolltet, habe ich dann Achims Nummer nach seiner Erlaubnis auch weitergegeben. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Ausnahmsweise. Ich sage jetzt mal obligatorisches, intransparenter Klüngel, aber okay. Okay, dann waren wir in der AG Öffentlichkeitsarbeitssitzung. Da war der Klaus mit mir und wer war noch da? Jo, ich war auch da. Ja, ich auch. Ja, genau. Und zwar ging es da um diese Aufwandsentschädigung für den Pressesprecher und wir sollen da mal drüber reden. Allerdings habe ich nichts mehr in der Hand als die Aufwandsentschädigung im Kopf. Ich habe mehr im Kopf. Soll ich da mal kurz was zu sagen? Also ich glaube, ich kann das ja so wiedergeben, wie er es gesagt hat. Und zwar notiert sich der Achim derzeit seit September oder was hat er gesagt, die Zeiten, die er für die Pressearbeit braucht, einfach nur, um da mal eine Zahl zu haben, um zu festzustellen, was ist denn das für ein Aufwand, Pressesprecher Landesverband, um da zukünftig eventuell, falls mal eine bezahlte Stelle daraus werden soll, halt einfach eine Zahl zu haben, was das für ein Wochenaufwand ist oder so. Ja, so habe ich das auch verstanden. Finde ich persönlich auch eine sehr gute Sache, weil dann haben wir endlich auch mal was in der Hand und nicht so, ja, ist viel Arbeit. Ach so, alles klar, gut. Ja, dann, ich habe das anders verstanden, aber wenn ihr das so verstanden habt, dann finde ich das gut. Also ich meine, ich hätte es so im Hinterkopf gehabt, und wenn Klaus das bestätigt, dann wird es wohl auch stimmen. Ansonsten bitte ich da um Berichtigung nach später mal. Nee, das hat er auch so gesagt. Ich hatte aber auch so im Kopf, er wollte das jetzt bis September nochmal fortführen, sodass man dann mal einen Überblick hat. Und dass man dann mal, wir uns schon mal Gedanken machen, ob es grundsätzlich überhaupt interessant ist oder nicht. Das hatte er wohl mit dem alten Vorstand auch mal besprochen, dass man einfach mal jetzt so eine Aufnahme macht. Jörg, weißt du da irgendwas? Nein, mit Presse und Pressesprechen habe ich nichts zu tun. Okay. Halten wir mal so fest, dass er die Zeiten weiter aufschreiben soll und dann werden wir nochmal sprechen. Ja. Okay. Dann kurze PR-Abstimmung. Ich möchte bitte mit euch vereinbaren, dass sobald irgendwas mit der Presse ist, also einer von uns bekommt einen Anruf, der in irgendeiner Form kritisch riecht oder nach irgendwas, was die Presse von uns aus, keine Ahnung, erfragen will, wo wir das Gefühl haben, die werden, wenn sie bei einem von uns aufgelegt haben, direkt den nächsten anrufen, was übrigens durchaus bei der Presse üblich ist. Also würden wir jetzt sagen, die Piratenpartei hat auf dem Landesparteitag ein Käsebrot fallen lassen, stimmt das? Dann rufen sie erst den Fitz an und wenn der Fitz sagt, nee, natürlich nicht, und der Ralf sagt das Gleiche, vielleicht sagt der Carsten dann aber, ja, es passiert, und ich sag wieder nee. Also das geht nicht, wir müssen bitte, möchte ich nur euch so darauf hinweisen, wenn ihr das Gefühl habt, es riecht irgendwie nach einem Käsebrot-Gate, müssten wir vielleicht eine Rund-SMS oder sowas schreiben, damit wir alle die gleiche Antwort geben und auch dem Achim, oder kurz den Achim anrufen und fragen, was sagen wir dazu, damit wir keine Lücken in der Aussage haben oder sowas. Sehr guter Vorschlag. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Also ich wäre dafür, das Ganze über Achim zu machen. Das heißt, wenn jemand von uns da den Verdacht hat, dass sowas läuft, dass er dann direkt den Achim kontaktiert, weil Achim derjenige ist, der normalerweise Einfallstor für Presseanfragen ist. Genau, also ihr müsst da auch keine Angst haben, wenn irgendwer von euch angerufen wird und dann ist da die Presse dran, dann ist das überhaupt kein Problem zu sagen, Entschuldigung, ich habe gerade keine Zeit, rufen Sie mich in 20 Minuten nochmal an oder eben auch ohne das nochmal anrufen. Das ist völlig legitim, dann zu sagen, ne, geht gerade nicht, ich weiß von nichts. Oder auch zu sagen, ich erkundige mich kurz, auflegen, Achim anrufen, fragen, was man antworten soll und wieder zurückrufen. Das ist alles völlig in Ordnung. Also ich finde die Rund-SMS irgendwie sexier. Ist auch sexier, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr fühlt euch unwohl mit dem Menschen, der euch anruft, will ich nur sagen, dass es völlig legitim ist zu sagen, Entschuldigung, ich habe gerade keine Zeit, und auflegen. Oder dann eben jemanden zurückrufen und fragen, was antworte ich darauf. Also fühlt euch einfach nicht so in die Ecke gedrängt, sollte jemand von der Presse anrufen. Ja, finde ich ganz netter Hinweis. Und das eine schließt das andere ja nicht aus. Das ist halt immer aus der Situation heraus dann eine Entscheidung. Antworte ich jetzt darauf, aber informiere alle, oder mache ich erstmal eine Rückfrage? Ja, das kommt mit Sicherheit auch auf den jeweiligen Fall drauf an. Thematisch verwandt hätte ich da jetzt auch noch einen Punkt zu, wenn ich ihn eben vortragen dürfte. Jo. Bitte. Und zwar hat heute die dpa angerufen. Ich habe ja während der Arbeitszeit mein Handy aus. Das habe ich halt gesehen, als ich dann in der Raucherpause war. Den habe ich dann zurückgerufen. Und der hatte aber dann wohl schon irgendjemand anders erreicht und wollte aber von mir Infos haben zu einem Gesetzesentwurf, den die Fraktion eingebracht hat. Ist jemand von der Fraktion hier? Nicht. Du meinst die schlecht ausgearbeiteten? Ja, den, genau, den. Da hätte ich natürlich. Beim Zuhören. Da wäre ich natürlich relativ planlos gewesen. Ich meine, das kann natürlich auch jetzt der Tatsache geschuldet sein, dass ich jetzt erst am Wochenende gewählt worden bin. Aber es wäre gut, wenn solche Gesetzesentwürfe irgendwie auch ein bisschen so an uns geschoben werden, bevor sie da irgendwo diskutiert werden, damit wir uns da wenigstens informieren können darüber. Also das, ich kann da was zu sagen, weil ich auch mich mit denen darüber unterhalten habe. Der New York schreibt das auch so schön. Der schlecht ausgearbeitete Gesetzesentwurf ist der aus der bayerischen Verfassung. Das ist also theoretisch gar nicht schlecht ausgearbeitet. Das ist aber natürlich was die die 20 Piraten werden jetzt keine Internetseite machen, wo dann eine Bemerkung drunter steht, ist aus der bayerischen Verfassung geklaut. Also da wäre halt auch meine Anregung zu sagen, entweder nochmal jemanden anrufen, informieren oder vielleicht weiter schieben an die Moni oder halt an den Ingo, das ist ja der Pressesprecher von den 20 Piraten, und dann sagen, dass er mehr dazu weiß und die Nummer durchgeben, weil die ist ja auch eh öffentlich. Ja, also sehe ich genauso, weil letztendlich diese Entwürfe werden innerhalb der Fraktion gemacht, oder das wurde jetzt innerhalb der Fraktion gemacht, und das ist dann eine Sache, da würde ich in dem Falle auch sagen, bitte an den Pressesprecher der Fraktion wenden. Also das könnte halt auch durchaus so ein Käsebrot-Ding sein, dass die Leute dann so in der Fraktion keine ordentliche Antwort dazu bekommen haben. Also nicht sowas wie, oh wirklich, das finde ich ja jetzt, habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist halt so ein mehrere Leute anrufen und gucken, vielleicht hat der Fitz ja noch nichts davon gehört und vielleicht sagt er ja irgendwas, was man interessanterweise mit reinnehmen kann. Ich denke, wir sollten aber trotzdem mit der Fraktion sprechen, dass sie uns zumindest ihre eigenen Entwürfe einfach zumindest zur Kenntnisnahme irgendwie weitersendet. Genauso wie Daniel sehe ich das auch. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe heute den Stream vom Landtag gehört zu diesem Gesetzentwurf, und das war insofern schon eine klasse Sache, weil nämlich die anderen Parteien dazu ja Stellung nehmen mussten, und die hatten sich wirklich sehr ordentlich vorbereitet und mussten immer wieder erwähnen, dass die Piratenpartei ja den Entwurf eingereicht hat und dass das ja so nicht geht in der parlamentarischen Demokratie, wie wir gewohnt sind in Nordrhein-Westfalen. Und eben haben auch darauf verwiesen, dass eben das in Bayern so im Grundgesetz drinsteht, aber eben sozusagen noch nie angewendet worden ist. Ne? Also ist, insofern war das schon eine clevere Geschichte, um im Landtag wirklich Aufmerksamkeit zu erzielen. Ja, ja gut, aber ich hätte dazu halt nichts sagen können. Also wie gesagt, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass wir die Fraktion bitten, Gesetzentwürfe, wenn sie sie einreichen, auch mal bei uns einzureichen. Kann man mich hören? Ja. Das ist wundervoll. Dann kann ich dazu Stellung nehmen, wenn ihr mögt. Ich kann jetzt doch sprechen. Ja, bitte. Also ganz kurz nur zu dem Anruf von der DPA mit dem Schmidt-Tegge. Habe ich selber vorhin noch gesprochen. Die versuchen immer clevererweise während der Plenarsitzung dann auch jemanden aus der Fraktion zu erreichen, was irgendwie relativ sinnlos ist. Aber die sind ja, glaube ich, noch ganz neu im Journalismusgeschäft. Was die Anträge angeht, so gebe ich euch natürlich recht, werde ich morgen einfach mal mit aufnehmen in der Fraktionssitzung, dass wir dann ja euch einfach mal drüber informieren, wobei ich jetzt grundsätzlich davon ausgegangen bin, dass da das über verschiedenste Kanäle ja auch verteilt wurde, dass sowohl gestern als auch heute eben eigene Anträge von uns eingebracht wurden, dass das schon irgendwo bekannt war. Aber ich greife das halt so gern mal auf, dass wir euch da in irgendeiner Form irgendwie separat informieren. Bin da gerne irgendwelchen Vorschlägen, die ihr vielleicht habt, ja offen. Einfache Lösung. Ihr schickt das Ganze ja über die Mailinglisten. Macht es doch als CC an Vorstand@, dann haben die es direkt als Ticket auch im Tracker mit drin. Gute Idee. Ich brauche das Ticket nicht. Bitte? Solange die anderen das dann schließen, ich lese das eh nicht. Musst du auch nicht. Ja, ich sag mal so, das werden wir wahrscheinlich hinbekommen, dass wir das so hinkriegen. Wir haben ja jetzt so 6-7 Wochen Zeit, um uns da auch organisatorisch ein bisschen besser aufzustellen. Und ich nehme das morgen mit auf und ja, hoffe auf euer Verständnis, wenn das alles noch nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Aber das kriegen wir hin. Nö, ist ja auch eine Anregung. Und ich glaube, das ist auch nur im Moment ein bisschen turbulent bei mir, dass ich das eure Arbeit nicht weiter verfolge. Aber das wird sich auch widerlegen. Ja, ansonsten Fitz, also dazu tatsächlich, was Presseanfragen angeht, was irgendwie mit der Fraktion zu tun hat, also weist ihr einfach ab. Wenn ihr nichts dazu sagen könnt oder vielleicht auch nichts dazu sagen wollt, das ist eigentlich ähnlich wie Chrissy das gerade schon gesagt hat, wenn ihr irgendwie ein ungutes Gefühl dabei habt, dann verweist einfach auf die Pressestelle der Fraktion. Ihr solltet diese Telefonnummer vielleicht einfach an der Stelle auch, ich sag mal so, einigermaßen parat haben, falls die irgendwie noch selber nicht so ganz kennen. Die haben wir jetzt erst seit ein paar Tagen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann erwähnen die doch direkt bei der Gelegenheit. Ich habe jetzt nicht verstanden. Dann erwähnen die doch am besten direkt bei der Gelegenheit. Das kann ich gerne machen. Das ist 0211. Jetzt muss ich überlegen. Also 0211 884 4613. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt eine falsche Durchwahl durchgegeben habe. Ne, ich bin mir sicher, das ist richtig. Danke. 8844613. Richtig. Ja, speichere ich mir gleich ab. Genau. Also da wird im Normalfall der Ingo Schneider, unser Pressesprecher, drangehen aus der Fraktion oder halt irgendjemand anders. Also die Festnetznummer ist immer dann, wenn das Telefon selber gerade nicht belegt ist, auf irgendein Handy halt umgestaltet. Gut, vielen Dank. Gerne. Okay, haben wir da jetzt zu dem Punkt noch irgendwie Redebedarf? Nö. Zum Thema Presse habe ich vielleicht noch eine Sache. Der Tusa hat mir das heute erzählt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch davon etwas genaueres weiß, dass jemand von der Wirtschaftswoche war das? Nein, irgendwas anderes. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist mir entfallen. Sich gemeldet hat und entweder mit Carsten, mir oder Tuso sprechen wollte zum Thema Schatzmeisterei. Ja, der Tuso hatte mir das heute auch im Landtag gesagt, genau. Ja, ich hatte da von der Christine eine SMS gekriegt, das ist mit einer Warnung, ja. Ja, solltest auf jeden Fall am besten mit Toso und Carsten zusammen sowas machen. Und schau, ob du ein Diktiergerät dir beschaffen kannst. Ansonsten, die meisten Handys haben auch so eine Audioaufnahmefunktion, dass du das Gespräch auch mitschneidest. Ja, das ist ein guter Hinweis. Da hat mich letztlich schon jemand drauf hingewiesen. Danke. Mein Handy kann das, Gott sei Dank. Ja, ja, ausgründen. Ich suche dir mal kurz einen Artikel raus, wo es auch um die Finanzen ging. Moment. So, das ist der. Da geht es wahrscheinlich um diese, also das ist so ungefähr, das nehme ich mal an, was die auch abfragen wollen. Lest dir mal durch und bei allem, was mit Finanzen zu tun hat, habe ich natürlich jetzt keine Ahnung. Aber sprich mit dem Carsten, der wird dir bestimmt dann sagen können, wie du auf sowas reagieren sollst, wenn dich das in irgendeiner Form überrumpelt. Ansonsten immer halt dann, wie eben schon empfohlen, sagen so, Entschuldigung, kann ich gerade nichts zu sagen, habe keine Zeit, was auch immer. Sprich auf jeden Fall mit Carsten darüber. Ja, mache ich auf jeden Fall, danke. Hast du das links reingepostet, oder? Ja, habe ich, aber ich, wenn du es nicht bekommen hast, Moment. Jetzt da, danke. Gut, wollt ihr noch darüber sprechen? Nee, ich wollte nur einen Kommentar eben was zu sagen, und zwar das heimliche Mitschneiden von Gesprächen ist strafbar. Nee, es geht gar nicht ums heimliche Mitschneiden, sondern es geht darum, das Gerät offen auf den Tisch zu legen und zu sagen, Sie haben ja nichts dagegen, wenn ich unser Gespräch hier jetzt an dieser Stelle mitschneide, damit wir uns beide auch noch später wortgetreu daran erinnern, was hier gesprochen wurde. Reporter schneiden die Sachen auch üblicherweise mit, damit sie nachher da ihre Gespräche raus zusammenschneiden können, beziehungsweise sich darauf beziehen können. Ja, der Joachim macht das auch immer so und er hat bisher von niemandem gehört, dass er das nicht machen soll. Also die Journalisten sind da bisher sehr offen. Das ist ja ein guter Hinweis, vielen Dank. Gut, gibt's denn jetzt zur Pressearbeit noch Gesprächsbedarf? Von meiner Seite erstmal nicht. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Vorschlag für das Grußwort für die Mailing. Ich weiß gar nicht, ob dieses Vorstand Piratenpad öffentlich ist. Ich glaube schon. Ja, dann können die, die es jetzt aufrufen können, das schon mal lesen. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir das können wir so rausschreiben. Ich habe ja da auch schon drüber gelesen und mitgeschrieben. Dann können wir ja einfach mal kurz darüber abstimmen, ob wir das so machen wollen. Dafür. Dafür. Dafür. Ebenfalls. Auch dafür. Einstimmig. Kurze Frage am Rande, weil es gerade ergibt, wer ist eigentlich für den Vorstand .piratenpad.de verantwortlich für den Account? Der Daniel, der Dennis Lestermann. Jedenfalls ist das die Anschreibe, die ich heute im Request-Tracker gesehen habe. Da hat jemand einen neuen Account beantragt. Hallo Dennis Lestermann, da hat jemand einen neuen Account beantragt. Das kam aber im Tracker an. Also die E-Mail-Adresse, die eingetragen ist für Dennis, ist eine vom RT. Jetzt ist die Frage, für welches Vorstandspad? Ja, das, ich habe zwar auch fürs Vorstand-NRW-Pad, aber das ist anscheinend, liegt ja brach. Also der letzte Pad-Eintrag ist 600 Tage alt. Eben, das Vorstand-NRW war das Pad, was wir damals im Vorstand benutzt haben. Da war der Dennis und, glaube ich, ich Administrator. Nachdem du heute diese Mail geschickt hast, beziehungsweise den Antrag, hat da nochmal reingeguckt und mir erstmal überlegt, was für ein Passwort ich denn überhaupt hatte. Und das liegt wirklich so lange brach. Weiß irgendjemand, wie Stand der Dinge bei der AG Technik ist bezüglich eigener Piratenpads? Welche eigenen meinst du? Das wird noch ein wenig dauern. Wir arbeiten gerade dann Funktionen für Gruppenpads und Zugangskontrolle zu erstellen. Okay, also nur zur Info, es geht um eine eigene Installation, das habe ich auch schon länger irgendwie auf dem Schirm. Ah, okay. Gut, ja. Wo waren wir jetzt? Umfang Tätigkeitsberichte. Ich würde gerne von euch wissen, wie ausführlich ihr glaubt, dass wir die Tätigkeitsberichte machen müssen. Machen wir das so, wie wir das jetzt oben gemacht haben, also Datum und kurz in ein paar Worten erwähnen, was passiert ist, jeden Telefonanruf aufzeichnen oder also auch sowas wie, ich habe mich heute mit den Tools beschäftigt, ist das was, was rein muss oder ist das was, was egal ist? Ich würde gerne so ein bisschen wissen, wie ihr das seht, wie hoch der Umfang sein muss. Und ich, bevor ich antworte, die Fragestellung anfügen, soll ich den programmatischen Teil, den ich an Arbeit leiste, überhaupt erwähnen, weil das ja mit dem Vorstandssache erstmal nichts zu tun hat? Ich glaube, das mit der programmatischen Sache ist dir freigestellt, hat aber eigentlich ja nichts mit der Vorstandsarbeit zu tun. Ich will an eurer Stelle eher die Basisfragen als den Vorstand. Gute Frage. Basis. Ja, also jetzt vielleicht mal einfach eine Meinungsäußerung von meiner Seite dazu. Programmatische Sachen, finde ich, gehören da auch nicht rein. Es gehört mit Sicherheit da auch nicht jedes Telefonat rein, weil wir müssen uns bitte vergegenwärtigen, wenn wir wirklich jedes Telefonat aufführen würden, dann müssen wir uns noch einen Assistenten dazu, der ständig neben uns herwackelt und dann noch mit protokolliert, wann wir mit wem wie lange telefoniert haben. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass wir aufzeigen, welche Dinge wir wann tun. Das kann in so Stichworten passieren. Manchmal ist das unter Umständen notwendig, dass wir ein paar Sätze mehr dazu schreiben, aber das kommt meines Erachtens immer darauf an, was wir da jetzt genau gemacht haben. Ich denke, der Seymour hat da auch eine ganz gute Frage gestellt. Wie umfangreich hättest du es denn gern als Basis-Gurke gehabt? Also ich hätte es gerne so gehabt, wie ich es mir gerade aufgeschrieben habe und das würde mir reichen. Ja. Ja, also ich bin eigentlich auch zufrieden mit dem, was ich da hingeschrieben habe, oder? Ich meine, wie sieht die Basis das? Ich finde diesen Gedanken ganz gut nach dem Motto, stelle einfach vor, wie umfangreich du den Bericht früher vom Vorstand immer haben wolltest und setz das als Maßstab an dich selber. Wenn dann Rückfragen sind, steht es ja jedem frei, sich nochmal zu melden. Ich meine, es sollte jedem klar sein, dass wir nicht wollen, dass wirklich jede Zeile, was ihr schreibt, wirklich nochmal eins zu eins rübergekommen sollte auf dem Tätigkeitsbericht. Das brauchen wir nicht. Man braucht nur grob, was gemacht worden ist letztendlich. Nach dem Motto, man braucht nicht jedes Telefonat, sondern ich habe Telefonate geführt, das würde auch reichen. Naja, okay, ich meine, dann passt das ja so, wie wir das gemacht haben jetzt, oder? Ja, ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen. Wir brauchen nicht irgendwie einen stündlichen Bericht, was ihr, wie viele Zeilen ihr getippt habt. So ist der Tätigkeitsbericht okay. Ich finde es zumindest etwas schlecht, dass der Fitz seinen Tätigkeitsbericht in einem Pad führt, was gehört in Wiki direkt. Aber vielleicht sollte die Vorstellung der Tätigkeitsberichte am Anfang etwas verkürzt werden, weil nicht zu jedem Punkt irgendwie was gesagt werden muss. Ihr werdet viel Zeit noch brauchen und die sollte ihr am Anfang sparen. Ja? Ja, okay. Ja, okay. Also ich meine, das ins Wiki kopieren kann ich ja machen, aber es ist einfach mit dem Pad einfacher. Fitz, nimm doch einfach dein Pad, die Sachen, die du jetzt in dieser Woche gemacht hast und kopier die einfach da rein, wo du jetzt den Pad-Link drin hast. Hier in dieses Protokoll und dann landest du doch automatisch im Wiki. Guter Punkt. Später im Protokoll halt. Dann kann, weil ich mache das auch in einem Pad, wo ich das jetzt tagtäglich führe und dann eben für das Protokoll kopiere ich dann immer die vergangenen Zeiten dann hier rein und dann haben wir die Sachen hier komplett im Pad drin. Das hätte ich sowieso gemacht am Ende der Sitzung. Claudia, du bist mein Mann. Wenn, dann bitte deine Frau. Entschuldigung. Moment, bahnt sich hier was an? Sekunde. Klaus, bei aller Transparenz, das geht dich gar nichts an. Okay, gibt es denn da noch jetzt Redebedarf? Aus meiner Sicht nicht. Ich muss allerdings sagen, ich muss mich mal eben auf die Suche nach Strom machen, weil mein Akku geht zur Neige. Ich bin gleich wieder da. Macht ruhig schon mal weiter. Okay. Okay, dann fahre ich wieder fort. Der tolle Unterstrich hat uns eine Vorstandsseite gemacht. Ihr könnt da mal draufklicken, dann seht ihr diese wunderbare Vorstandsseite. Da ist dann die Vorstandssitzung zum Beispiel noch drin. Und da ist dann so das Protokollberichte und sowas alles drin und auch ein Audioteil. Wir können das benutzen und wenn wir einen Zugang dazu haben wollen, dann können wir ihm eine E-Mail schreiben, dem Unterstrich, und der gibt uns dann das jeweilige Passwort, sodass wir uns dann da einwählen können. Zum Beispiel, um unsere Vorstandsberichte hochzuladen oder sowas. Ja, auch da kann man natürlich die Protokolle nochmal spiegeln, also nicht nur im Wiki, sondern da auch im Blog, das ist vielleicht übersichtlicher. Und generell auch vielleicht so Aufzeichnungen oder Aufrufe und solche Geschichten, alles was halt in die Partei reinwirken soll. Ja, wir hatten ja Montag in der Dienstag in der AG-Öffentlichkeitssitzung noch drüber gesprochen, über die Piratenpartei NRW-Seite, dass wir da auf der Vorstandsseite nochmal so eine Kurzvorstellung einsetzen. Und da sollten wir vielleicht auch einfach einen Link an der Stelle zu dieser Seite aufmachen, sodass man da dann auch von außen hinkommt, ohne die URL zu kennen. Genau, finde ich auch gut. Und was ich auch noch wichtig finde, das habe ich eigentlich im nächsten Punkt geschrieben, aber ich würde das gerne direkt dazu sagen, es gibt die Möglichkeit einer Privacy Box. Eine Privacy Box funktioniert ungefähr so wie ein Kontaktformular auf einer normalen Internetseite, nur dass da eben dann der Absender fehlt. Das heißt, sollte irgendjemand mit unserer Arbeit nicht zufrieden sein und er traut sich aber nicht, uns das so zu sagen, dann kann er in diese Privacy Box seine Beschwerde einreichen und wir bekommen die dann am Ende. Und das fände ich eigentlich eine ganz sinnvolle Möglichkeit, um so ein bisschen die, also ich finde das halt einfach gut. So, und der Unterstrich hat gesagt, er baut alles ein, was wir wollen. Finde ich gut, ja. Also du möchtest das quasi als Kontaktformular auf der Webseite haben und so hier anonym Dampf ablassen und wir kriegen die Sachen dann eben ohne Absender zugeschickt. Genau, also ich würde das als Zusatzmöglichkeit dann haben wollen, nicht, dass es nur das gibt, also dass man immer nur ohne Absender das verschicken kann, aber ich finde, wenn es irgendwie Stress gibt, dann gehört die Beschwerde dahin, wo sie eben hingehört, und wenn sich jemand über den Vorstand aufregt, dann möchte ich nicht, dass der das irgendwo anders auskotzt, dann möchte ich schon, dass der das da macht, wo es eben hingehört. Ja, nicht auf der NRW-Liste. Zum Beispiel. Naja, wir werden es zwar trotzdem tun, aber trotzdem finde ich die Idee mit der Privacy-Box ganz gut. Die muss da eingebunden werden über ein iFrame, damit es auch für uns nicht nachvollziehbar ist. Ich denke mal, der Unterstrich kriegt das hin. Bin dafür. Bin dafür. Ich bin eh dafür. Ich auch. Ja. Jörg? Ja. Ralf wuselt rum mit seinem Akku. Okay, dann werde ich den Unterstrich anschreiben und ihn bitten, dass er die Privacy-Box noch einbaut. Und braucht ihr nochmal die E-Mail-Adresse vom Unterstrich? Ja, ich habe die. Ich auch. Also ich habe da eh schon Zugang und habe auch schon die Vorstandsseite aktualisiert. Ich habe die noch nicht. Dann schicke ich dir die jetzt. Moment. Das ist lieb, danke. Wenn ihr die Seite reaktivieren wollt, worüber sich der Unterstrich bestimmt freut, denkt ihr dann dran, dass ihr die Protokolle auch hochladet, weil das kann ich nicht. Ja, was ich noch anregen wollen würde, ist, dass wir solchen Leuten wie den Krähennest auch einen Zugang geben, sodass die nicht immer uns fragen müssen, wenn sie irgendwas hochladen wollen, sondern dass sie dann das von selbst machen können, wenn sie mit jemandem vom Vorstand zum Beispiel ein Interview geführt haben oder sowas. Wäre ich dafür. Ja. In Sachen Protokolle spiegeln, also ich würde an der Stelle den Vorschlag machen, dass wir die Protokolle nicht auf der Vorstandsseite erneut einspielen, sondern nur einen Link zu dem ursprünglichen Protokoll im Wiki machen, damit wir die Sachen da nicht doppelt drüber haben. Außerdem erspart das Arbeit. Da bin ich gegen, weil wir, glaube ich, auch beim Landesparteitag zwischendurch beschlossen haben, dass die Protokolle sich auf der Vorstandsseite befinden und ich möchte Leuten, die mit dem Internet nicht sonderlich gut umgehen können, nicht zumuten, dass sie dann halt von einer Seite auf die andere springen. Ich finde das finde ich unnötig und Usability-mäßig auch nicht gut. Und dann, das müssen wir schon leisten können. Also dann suchen wir uns irgendjemanden, den wir bitten, dass er alle 2 Wochen einmal das Protokoll hochlädt. Ja, das mit dem benutzerfreundlich finde ich einen guten Punkt. Das sollte man wirklich alle mitnehmen. Also, das würde ich auch unterstützen. Gut, also unter der Prämisse, dass wir das Internet nicht vollschreiben, würde ich das auch unterstützen. Da ist noch kein Schritt zum Vollschreiben. Das waren wir jetzt. Gut. Dann ja. Ich würde mich enthalten. Weil ich sehe das natürlich aufgrund Effektivität etc. aus der IT-Sicht, aber kann da ja auch einen Punkt nach auch nachvollziehen, aber Enthaltung. Ja, ich stelle mich jetzt mal dagegen, weil ich das nicht gut finde, dass wir die Sachen doppelt haben, weil wenn es dann in irgendeinem Protokoll im Nachgang Änderungen gibt, dann haben wir zwei verschiedene Protokollversionen da. Aber der Mehrheitsentschluss entscheidet. Kann ja auch nicht immer alles alle zustimmen. Ich genau. bin dafür. Ich bin auch dafür. Da fehlen noch ein paar Leute. Dafür, Entschuldigung. Dafür. Ja? Wer war das zweite dafür? Ich, Ralf. Danke. Hat der Jörg? Ich schließe mich Daniel an, ihr macht das schon. Ich würde jetzt nur gerne eine Anmerkung zu dem Protokoll, weil in dem Moment sieht das für mich jetzt so aus, als ob das um die Vorstandsseite an sich geht. Das, was wir jetzt abgestimmt haben. Also ich bin grundsätzlich für diese Vorstandsseite. Ich bin nur gegen das Spiegeln der Protokolle auf der Vorstandsseite. Seid ihr noch da? Ja. Ja, ich warte nur, bis Claudia fertig ist. Ihr könnt ruhig weitermachen. Ich schreie schon, wenn ich nicht hinterherkomme. Genau, also dann kannst du mich auch von dagegen auf dafür setzen. Also, ne? E-Mail an den Unterstrich mit den Änderungen und Anregungen geht in wenigen Minuten raus. Ja, Wunderbärchen. Die Anfrage Krähnes, die habe ich eingestellt, oder? Nee, das war... Ja, du hast das in den anderen Blog getan und ich habe es einfach rüberkopiert. Du darfst bitte was dazu sagen. Gut, genau. Also ich bin auch angesprochen worden, dass wir... also das war kurz vor der AG-Öffentlichkeitsarbeitssitzung, da war ja auch Krähnes-Sitzung, dass wir da vielleicht irgendwie so turnusmäßig Podcasts mit irgendwelchen Vorstandsmitgliedern machen könnten. Da habe ich gesagt, das sollte zu organisieren sein. Ich werde das thematisieren. Das tue ich jetzt hier mit. Vorgeschlagen wären mindestens 14-tägiger Podcast mit einem Vorstandsmitglied. Und da würde ich euch fragen, kriegen wir das organisiert? Ja, klar, dafür. Bin auch dafür. Gerne kann das Krähennest dann auch die Leute ansprechen, welche die haben wollen, dass wir das nicht aussuchen, sondern die. Ja, finde ich auch gut. Auf jeden Fall dafür. Auch dafür. Tja, Wunderbärchen, ich auch. Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Uns wäre dann ein verbindlich fester Termin alle zwei Wochen der Woche ganz lieb, damit wir da, ich sag mal, eine Regelmäßigkeit drin haben. Nicht, dass dann auf Zuruf immer hin und her läuft und dann verschiebt sich das und dann passiert nichts und so weiter. Und man sagt, je nachdem, wie der Vorstand das möchte, einen bestimmten Tag, eine bestimmte Uhrzeit, das wäre für uns ganz gut. Wie viel Zeit bräuchtet ihr dafür? Je mehr ihr uns erzählt, desto besser. Also ich sag mal, normalerweise, wenn man schon über die Vorstandsarbeit berichtet, würde ich sagen, sollte es schon 20 bis 30 Minuten sein. Wenn ihr eine Stunde reden wollt, machen wir auch eine Stunde. Ich weiß nicht, ob das immer so regelmäßig, also zumindest wenn ihr euch auch die Leute gezielt rauspickt, weil wir alle ja durchaus doch sehr unterschiedliche Terminpläne haben, oder? Ja, aber alle 14 Tage und dann 9 Leute. Ja, kriegen wir hin, das ist Quatsch, ja. Dann wäre ich für 14-tägig dienstags. Ja, okay, nehmen wir dienstags 14-tägig. Wann fangen wir an? Nicht den zweiten und vierten Dienstag im Monat. Weil dann können drei von uns schon mal pauschal nie. Ja gut, aber das wechselt ja. Oder man kann ja auch mal... Ja, stimmt, ja. Ich hab's mir ja nicht nachgedacht. Man kann ja auch einen Podcast mal vom Stammtisch aus machen. Das wäre nämlich auch mein Hintergedanke, weil dann kommt der Bernd mich nämlich öfter besuchen. Finde ich auch gut. Aber es muss ja auch nicht immer Dienstag sein. Kann man das nicht spontan alle 14 Tage so ein bisschen festhalten? Finde ich auch gut. Also bei mir klappt am besten einfach fragen und dann mache ich das irgendwie. Finde ich auch gut, ja. Ja, ich hätte auch kein Problem mit dem flexiblen Termin. Ich kann das also auch immer relativ gut einrichten, aber das war ja der Wunsch, dass wir uns da einen fixen Termin raussuchen. Ja, schön, aber wenn man für die Veröffentlichung einen fixen Termin macht, kann man doch trotzdem die Termine vorher vielleicht ein bisschen flexibel halten. Ja, denke ich auch. Also wenn die Veröffentlichung, keine Ahnung, am 14. Juli ist, dann wisst ihr, dass ihr die Aufnahme bis, keine Ahnung, eine Woche vorher machen müsst oder ein paar Tage vorher, damit ihr das noch mischen könnt. Und dann könnt ihr ja vorgeben, bis wann dir das gelaufen sein soll. Und dann sagt ihr, wen ihr haben möchtet. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann geben wir euch eben denjenigen, der gerade kann. Also ich halte es so gesehen auch für realistischer, wenn man dann einfach an dem Wochenende vor dem Termin, wo der Podcast stattfinden soll, einfach uns anschreibt und sagt, hey, wir würden gerne nächste Woche mit dem Ralf mal sprechen. Und dann sagt der Ralf halt, ach, ist ja super, da und da habe ich keinen Termin, kriegen wir das hin. Ja, also bis jetzt war es doch so, dass wir immer kurzfristig auch gerade solche Gesprächstermine gefunden haben. Also ich sehe das Problem auch im Moment nicht. Also ja, spricht uns einfach an, mich von mir aus auch irgendwann einfach unterm Tag und dann machen wir das. Gut, wie gesagt, das war eine Bitte an euch. Wenn ihr das anders haben möchtet, machen wir es auch anders. Das ist nicht die Frage. Machen wir es so, wir sprechen euch an zum Wochenende, beziehungsweise jetzt für Montag haben wir ja schon, ne? Und dann machen wir einfach zwei Wochen drauf, das Wochenende den nächsten. Oder falls ihr halt auch was Besonderes, Wichtiges verkünden wollt oder verbreiten wollt oder was auch immer zwischendurch, könnt ihr uns dann auch jederzeit ansprechen. Okay. Ja, super. Danke euch. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist da? Klaus möchte? Nee, die Chris. Nee. Ich habe eine E-Mail bekommen, da war ich gerade 5 Minuten Vorstand. Und zwar von Leuten, die sind aus der Ecke von Bielefeld. Und da hat jemand erzählt, dass er, dass sie halt nicht so sonderlich gut integriert sind in den restlichen Landesverband. Das läge wohl unter anderem auch an deren Mentalität. Es gibt halt einfach relativ wenig Kontakt zu den Leuten drumherum und auch zu den anderen Kreisen, die jetzt so weiter drin sind, also ja, wo ich jetzt zum Beispiel herkomme oder so, hier kennen wir uns ja alle. Und da war dann die Fragestellung, ob wir nicht irgendwie nachhelfen könnten, dass die Leute sich da oder dass sie ein bisschen wahrgenommen werden oder dass man vielleicht, also ich hatte daran gedacht, ob man vielleicht dort eine kleine Veranstaltung macht, wo dann Bielefeld lädt ein oder was auch immer. Auf jeden Fall brauchen sie so einen kleinen Schubs, so wie ich den Eindruck hatte. Ich habe ihnen auch das Regio-Mumble empfohlen und da wurde ich eben gebeten in dieser E-Mail, ob ich das mal bei euch ansprechen könnte. Und da ich denke, dass das Klaus-Job so ein bisschen ist, weil es ja nach innen geht, dass man mit den Leuten mal ein bisschen Kontakt aufnimmt und denen vielleicht hilft und sie an Leute drumherum ranführt, würde ich fragen, ob ihr das halt auch als erstrebenswert seht, dass man da ein bisschen mehr integriert und ob der Klaus das dann vielleicht machen könnte. Also du siehst es als meinen Job an, Bielefeld in Deutschland zu integrieren. Gänsefüßchen. Nein, natürlich, ist auf jeden Fall mein Job. Kannst du mir die E-Mail weiterleiten, weil dann kümmere ich mich da direkt drum. Mache ich sehr gerne. Hab da auch eine Anmerkung zu. Und zwar bin ich von den Bielefeldern auch zu einer, die haben wohl am 14. irgendwie eine Kreismitgliederversammlung. Und da haben sie mich jetzt auch schon zu eingeladen. Und bislang sieht so aus, als würde ich da auch hinfahren, weil Bielefeld ist auch nicht so weit weg von mir. Ja, das ist doch cool. Hervorragend. Und dann kann ich da generell vor Ort mal ein bisschen mit denen sprechen und möchte aber auch jetzt allen, die hier so ein bisschen zuhören, ans Herz legen, dass man vielleicht auch mal etwas überregionale Vernetzung betreibt. Das macht das Ruhrgebiet ganz gut. Da gibt es den Ruhrgebiet-Stammtisch, den Hellwig-Stammtisch und ich könnte mir gut vorstellen, dass man auch sowas für die Kölner Bucht, das Münsterland und so macht. Also da bitte sich in diese Richtung zu engagieren. Ja, da kann ich auch sofort noch was zu beitragen. Ich bin am LPT angesprochen worden von dem Andreas und eingeladen worden zur Stammtischgründung, und zwar des MK-Stammtisches. Der wird in Lüdenscheid sein am 18. Juli. Da werde ich auch, so wie es momentan ausschaut, hinfahren. Vielleicht will sich noch jemand anschließen, weil die wollen das dann auch PR-mäßig machen, Gründung des Stammtisches und der Vorstand kommt. Ich glaube, der Lukas ist auch angefragt worden, jetzt von der Fraktion. Ja, das finde ich auch. Wann war das? Am Termin? 18. Juli. Shit, kann ich nicht, sorry. Aber das finde ich generell auch eine klasse Idee, dass auch die Abgeordneten da vielleicht sich engagieren. Also wenn ihr da zusammen irgendwie hingeht, Lukas und du, dann wäre das natürlich super. Ja, sehe ich auch so. Klaus, ich schicke dir trotzdem mal die Mail weiter, dass du auf dem Laufenden bist. Wenn ihr noch irgendwen mitnehmen wollt, meldet euch. Ich habe im Moment Urlaub und stehe für sämtliche Schandtaten zur Verfügung. Ja, perfekt. So, dann war es das ja eigentlich schon, oder? Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Genau, das ist ja das Regio Mumble. Und zwar, das Regio Mumble ist ein Mumble, das eigentlich am 5. jeden Monat stattfindet, nämlich heute wäre das, aber es gab natürlich keine Ankündigung. Und das hat vorher immer der Alexander Reinsch gemacht. Da geht es darum, dass die Leute sich im Mumble einfinden. Und eigentlich ist es so ein bisschen, wie das eben mit Bielefeld angeregt wurde, dass man sich außenrum so ein bisschen vernetzt. Also zum Beispiel in Ratingen haben die Leute dann jemanden im Mumble gefunden, der aus der Nachbarstadt ist und der irgendwie alleine ist, und so konnten sie dann zusammengeführt werden. Ursprünglich ging es darum, dass man ein bisschen sich austauscht. Was macht meine Stadt? Was machen die anderen Städte? Kann ich Ideen abzwacken oder kann ich die unterstützen? Das war, glaube ich, auch im Wahlkampf ein bisschen hilfreich, dass man da so ein bisschen sich hin und her schubsen konnte oder vorher auch so ein bisschen beraten konnte, wie man welche Aufgaben angeht. Und ich fände das erstrebenswert, dass das Regio Mumble weitergemacht wird. Ich habe aber auch von jemandem, der mich darauf angesprochen hat, gehört, dass sie gerne zu Beginn mal so eine Feedback-Runde hätten. Also was kann man beim Regio Mumble verbessern? Und ich fände das total toll, wenn irgendjemand das weitermachen würde. Darf ich da vielleicht was zu sagen? Bitte, ja. Also ich fand, ich habe da ja am Anfang auch teilgenommen, ich fand das ein bisschen zu formalisiert. Ich hätte das gerne ein bisschen offener gehabt oder so zu der Zeit, als ich teilgenommen habe. Es muss auch besser beworben werden. Ich kann beiden Dingen zustimmen, dass es zu formalisiert ist und dass man da eben, ja, bewerben hast du auch recht. Ja, ist ein Thema, das... Dürftig? Ja. Ja, Regio Mumble ist mittlerweile einfach so voll geworden, dass das zum Teil 4 Stunden dauert. Und so viel wie ich den Alexander verstanden habe, hätte er Interesse, das weiterzuführen. Und ich bin dafür, dass der Alexander das weitermacht und dass ihm Anregungen mitgegeben werden. Aber sonst läuft das eigentlich recht gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Okay, also rein thematisch, weil es nach innen geht, ist das ein Ding, was mich betrifft. Grundsätzlich finde ich das auch gut, wenn der Alex das weitermachen würde. Da muss ich mich aber auch mit Alex auch nochmal kurz schließen, weil wir da ja gemeinsam die Themen, die nach innen gehen, behandeln wollen. Und deswegen sollten wir das auf jeden Fall fortführen und schauen wir mal, vielleicht mag Alex das hier auch weitermachen. Ich hätte da noch eine Anmerkung zu. Oder vielleicht erstmal noch weiter zum Regio Mumble, weil ich möchte da noch einen kleinen Bogen machen. Ja, bitte. Finde ich dieses Konzept Regio Mumble eigentlich so gut, dass ich es auch gerne auf die politische Arbeit, also sprich ein politisches Arbeitsmumble und vielleicht auch ein AG-Mumble machen würde. Finde ich eine super Sache. Habe ich auch irgendwann mal letztens wem erzählt, aber ich weiß nicht mehr wem. Kann ich... Wir haben doch regelmäßig AG-Mumbles, oder? Ich glaube, er meint so ein übergreifendes AG-Mumble-Ding, wo einfach jeder AG mal kurz berichtet, was so bei denen los war, was sie gemacht haben und so. Und wo okay. Genau, und wo sie Unterstützung brauchen, und weil dann da finden sich dann auch wieder Leute zusammen. Ja, stimmt, genau. Das habe ich dem Alex mal geschrieben, aber das war leider kurz bevor der Wahlkampf war. Und zwar wäre die Idee dann nämlich, dass man nach den AGs, die es so gibt, durchgeht, auch wenn die AGs inaktiv sind, sodass Zuhörer, die ja höchstwahrscheinlich dazukommen werden, dann auch sehen, oh, es gab eine AG Bilderrahmen und ich wollte die finde ich das interessant und vielleicht will ich die wiederbeleben. Also dass halt auch immer so ein Stand der AGs, die inaktiv sind und die aktiv sind, dann auch mit gleichzeitig gegeben werden kann. Genau, und das ist genau das, was in der Koordinatorenkonferenz gemacht wird. Ah, okay, ja, dann ist das ja schon alles fein. Ja, zur Koordinatorenkonferenz NRW. Ich habe die veranstaltet zweimal, aber mittlerweile fehlt mir die Zeit. Die muss aber, glaube ich, auch besser gebraucht werden. Ich würde einen Nachfolger suchen, beziehungsweise mehrere Nachfolger. die sich da weiter drum kümmern. Ich sehe, dass das einfach zu viel Zeit in Anspruch nimmt. In den letzten 3 Monaten habe ich, glaube ich, keine Sitzung gemacht, weil mir einfach die Vorbereitungszeit fehlte. Ich würde dir gerne unter die Füße, unter die Arme greifen, wenn du willst. Kurze Frage, Daniel, hörst du nicht, wenn im Sprechenraum gesprochen wird? Doch, höre ich. Ich habe aber gerade irgendwie zum zweiten Mal so einen kurzen Aussetzer gehabt. Achso, okay. Für irgendwie 20 Sekunden, wo einfach alles still war. Liegt es an dir? Ja, also wie gesagt, also ich hätte es aber gerne irgendwie so getrennt, dass man das politisch, also die Coco, die kenne ich ja auch, aber ich hätte das gerne so getrennt, dass die Servicegruppen und die politischen Gruppen, also sprich die AKs, unterschiedliche Termine sind. Ja, das ist schon alleine vom Zeitaufwand her wäre das sinnvoll, ja. Vielleicht können sich ja Goxi und Klaus nochmal miteinander kurz schließen, wie man das macht am besten. Ja. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja, bitte. Ihr werdet das Problem vielleicht kennen. Also meine Woche hat nur 7 Tage und theoretisch habe ich eigentlich jeden Abend 1 bis 2 Mumble-Termine. Wenn wir da jetzt noch zusätzlich oder wenn ihr da jetzt noch zusätzliche Termine einrichtet, neben der Coco, an der ich eigentlich auch teilnehmen müsste, was ich zeitlich schon nicht schaffe, dann im Endeffekt nimmt man den Leuten dann aber wieder die Möglichkeit dran teilzunehmen, weil es einfach zu viele Termine sind. Ja, geht mir zumindest zu. Ja, Simo. Wir haben ja auch den neuen Krähennest Newsletter geplant und ich erwarte mir davon, sobald der einmal gescheit läuft, einen erheblichen Abbau eines eventuell existierenden Informationsdefizits, beziehungsweise halt einfach einen wesentlich verbesserten und sehr kompakten Informationsfluss in alle Richtungen innerhalb des Landesverbands. Das heißt, man könnte eventuell diese Mumble-Termine übergreifende AK-Mumble, AG-Mumble, ich weiß, verzichten kann ich nicht einschätzen, aber vielleicht auf einmal im Monat oder themenbezogen Sondervereinbarungen reduzieren. Das klingt ganz gut, denke ich. Ja, asynchrone Kommunikation ist ja immer ganz toll, weil dann kann man sich das einteilen. Eben. Infosocke, hast du auch noch was? Ja, also bisher fanden diese Regio-Mumble NRW immer am 4. statt, das fand ich ganz gut. Sollte man auch so beibehalten. Am 5. war dann halt die Regio-Mumble. Und man könnte auch Zeit einsparen, wenn tatsächlich die Zusammenfassungen aus den Kreisen vorher schriftlich eingereicht werden würden im Pad. Man, also das ist ein Optimierungspotenzial da, dass es tatsächlich nicht so lange dauert. Und vielleicht könnte man das dann noch aufteilen, dass man dann, wie Claudia es vorgeschlagen hatte, tatsächlich aufteilt und dann in Slots oder so 2 Stunden AGs und AKs oder sowas und danach vielleicht was anderes. Also das kann man auch abkürzen wesentlich. Nur mal so als Hinweis. Ja, in diesem Horn würde sich dann, wenn ich darauf mal reinstoßen darf, es eventuell anbieten, entweder noch einen zusätzlichen Regio-Newsletter zu implementieren oder einen Regio-Teil an den ganz normalen Newsletter dran zu hängen, der bis jetzt nicht geplant ist, weil ich Angst hatte, dass der viel zu lang wird, aber er wird eh ziemlich lang. Müsste man vielleicht mal ein bisschen Probebetrieb aufnehmen und gucken, wie es läuft. Ich glaube, das mit dem Probebetrieb ist die beste Idee bis jetzt. Was sagt ihr? Ja, die Sache mit dem Regio-Mumble, ich glaube, dass wir da auch noch ein bisschen was reduzieren können werden. Es gibt da ein Projekt, wo es dann speziell um Zusammenarbeit von verschiedenen AGs, AKs, SGs geht, aber das ist noch nicht so weit, dass man da jetzt intensiv drüber sprechen kann, aber das wird das Ganze deutlich vereinfachen. Okay, wenn sonst keiner mehr was dazu sagen möchte. Ja, ich nehme nicht an, dass einer von euch zufällig irgendwas weiß in Sachen technische Implementation von dem Newsletter. Ich hatte mit Carsten ein bisschen hinterher gemailt. Er ist jetzt krank, ne? Ja, das wissen wir, glaube ich, nicht. Er wollte da irgendwie was klären. Also das hatte ich angeregt, dass wir dann, solange bis das geklärt ist, den einfach in Wiki-Form führen, dass wir eventuell den entsprechenden Wiki-Namespace auf Read-Only setzen und der Newsletter-Redaktion da einfach nur die Schreibrechte erteilen, dass in einmal in der Woche dann halt ein Mailing auf die NRW-Liste kommt, dass die frische Wiki-Seite quasi jetzt fertig ist. Kümmere ich mich dann mit dem Wiki gerne drum. Ach so, na dafür sowas könnte auch einen Blog aufsetzen, oder nicht? Oder das, habe ich aber auch keine Erfahrung mit. Beziehungsweise ich habe einen im Kompass. Na, die Idee ist ja, glaube ich, im Verwaltungsportal ist ja schon vorgesehen, dass Leute sich für per Opt-in für so eine Mailverteilung eintragen können. Und das wäre jetzt, glaube ich, ja, Carsten richtig, hat, glaube ich, erstmal der richtige Ansprechpartner für. Der Button ist da, aber das Tool ist noch nicht implementiert. Genau so ist der Stand. Okay, nehmen wir mit nach Montag in die AG Technik. Okay, nächster Punkt, Chrissy? Genau, nächster Punkt wäre gemeinsame Sprechstunden mit der Fraktion. Und zwar ist ja unser, ich glaube, relativ erklärtes Ziel, dass wir Fraktion, Basis und Vorstand zusammenführen. Und soweit ich weiß, möchten die Abgeordneten auch Sprechstunden einrichten. Ich weiß, dass der Lukas zum Beispiel schon mal eine hatte und der Robert hatte eine. Beim Robert waren allerdings nur 2 oder 3 Leute da, also relativ wenig. Und gut fände ich, wenn wir uns mit der Fraktion mal kurz schließen würden. Also das müssen wir sowieso demnächst mal tun. Und dann mit denen darüber sprechen, ob wir eben bei diesen Sprechstunden uns explizit auch einladen, sodass wir dann halt alle das zusammen machen können und dann eventuell ja Probleme wir dann halt von den Leuten direkt mitbekommen, wir dann auch Nachfragen stellen können. Also dass halt einfach die Zusammenarbeit zwischen Basisfraktion und Vorstand enger wird. Klingt super. Sollten wir auf jeden Fall machen. In dem Sinne wäre halt auch jetzt wichtig, dass wir kurzfristig mit der Fraktion, bevor sie in Urlaub fährt, mal einen Termin finden, wo wir uns mit denen zusammensetzen. Also ich weiß, dass die Moni Pieper da sich was hat einfallen lassen und auch in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Das war super. Wunderbar. Ja, gut. Und wenn wir das dann tun, also wenn wir dann demnächst mit der Fraktion zusammenkommen, würde ich das gerne nochmal dann ansprechen, dass wir vielleicht zusammen eine Sprechstunde machen. Sehr schön. So, dann wollte ich mal gucken. Der Wastel ist nicht mehr da. Der hat mich eben angeschrieben, dass wir ein bisschen Werbung für Liquid Feedback machen. Und ich glaube, dass das ganz dringend nötig ist, denn so viel passiert da noch nicht. Und das wurde ja zuletzt refreshed. Und wenn wir doch sowieso demnächst diesen Newsletter rumschicken, wäre es doch ganz cool, wenn wir da auch nochmal drin aufmerksam machen können. Wer vom Vorstand ist denn schon in Liquid Feedback? Ich. Ja. Ja. Also alle drin. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich Liquid Feedback aufgrund der wenigen Anträge dann auch relativ unattraktiv fand. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nicht die Einzige bin, der das so geht, dass man sich dann denkt, okay, kann ich kurz mir angucken und dann bin ich wieder raus und dann mache ich das 1-2 Wochen nicht. Also wenn wir halt, was weiß ich, eine Aktionswoche Liquid Feedback oder was auch immer machen, sodass dann eben alle Leute sich damit beschäftigen und gegenseitig helfen können oder sowas. Ja, also steht als Punkt auf jeden Fall auf meiner Agenda, Liquid Feedback da vorwärts zu pushen und entsprechend Sachen zu machen, also Infoveranstaltungen, Schulungen und so weiter und so fort. Ich gehe da aber eh davon aus, dass wir demnächst auf die Version 2 auch umsteigen werden, oder? Michael Vogel hat für Liquid Feedback eine Funktion geschrieben, die Anträge twittert. Er hat angefragt, ob wir das in Nordrhein-Westfalen auch haben wollen. Unbedingt. Ja. Auf jeden Fall. Finde ich super, würde ich dann aber einen eigenen Account für einrichten und dass wir das nicht über den Piraten-NRW-Account machen, weil das gehört halt nicht da rein. Nee, das ist richtig. Also das sollte hier, weiß nicht, Liquid Feedback NRW oder sowas sein. Den kann man abonnieren und dann kriegt man automatisch mit, wenn da neue Anträge kommen. Finde ich gut. Und bitte auch über Identica. Ja. Also, ich kann das nur eins zu sagen. Die Stimme aus der Basis, die mir entgegenschlägt, ist, dass die Feedback, Liquid Feedback ablehnen. Und man sollte vielleicht darüber nachdenken, ein anderes Tool oder das Tool anzupassen. Ich will jetzt hier keine Tool-Diskussion führen, aber warum Piraten verbiegen, wenn ein anderes Tool eingesetzt werden könnte, wo die Leute lieber dran teilnehmen würden? Kann ich nur bestätigen. Wir hatten gestern einen Stammtisch und da hat es auch nochmal eine Liquid-Feedback-Schulung gegeben. Und der allgemeine Tenor war, der Gedanke dahinter ist gut, aber das Tool ist einfach weniger gut. Formuliere ich es einfach mal höflich. Ja, wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Version 2, die da drauf soll, eben genau da auch angepasst, nämlich was die Bedienung betrifft. Und die Bedienung ist, was die derzeitige Version betrifft, nun wirklich grauenhaft. Genau, bin ich ähnlich informiert. Also wirklich viel am Tool selber hat sich inhaltlich nicht wirklich was getan. Allerdings ist das User-Interface halt komplett überarbeitet. Vielleicht sollten wir erstmal eine Umfrage machen, weshalb... Entschuldigung, meine Katzen verprügeln sich gerade unterm Bett. Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen mit den Leuten. Also wir können ja auch mal einen Liquid Feedback-Abend einrichten, in dem wir alle darüber sprechen, was wir als für Probleme bei diesem Tool sehen, damit wir auch gucken können, ob diese 2.0-Version überhaupt den Ansprüchen gerecht wird und wir da jetzt nicht mehr Mühe reinstecken, als es eigentlich sein müsste. Halte ich für eine gute Idee. Generell sollten wir vielleicht zu Themen, die gerade... so ein bisschen heiß diskutiert werden. Ich sage jetzt mal Cat-Content, Katze im Sack. Einfach mal in Mumble so Themenabende machen und Diskussionsabende. Super Idee. Bin ich auch grundsätzlich dafür. Ja. Ebenso. Oliver. Ja, wenn ihr noch zum TDPA kommen wollt, ich bin langsam, fallen mir die Äuglein zu. Wollen wir den TDPA eben vorziehen? Ja, machen wir das. Ja. Klaus, dein Thema wohl. Ja, ich habe da die Info aus Köln bekommen bezüglich der Räumlichkeiten für den TDPA. Die Mail sollte über die Listen gegangen sein, die ist über die Infoliste gegangen, über die NRW-Liste, da habe ich sie auch gesehen. Räumlichkeiten sind ziemlich in Köln mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut, mit dem PKW, soweit ich weiß, gar nicht zu erreichen. Zumindest gibt es da keine Parkmöglichkeiten in der Nähe. Aber da würde ich jetzt das mal an den Oliver weitergeben, weil der hat sich da rumgekümmert. Ja, grundsätzlich würde ich euch gerne nochmal mit euch grundsätzlich dann nochmal darüber reden, über die Organisation vom TDPA. Was aber jetzt nicht unbedingt direkt sein muss, aber so in der Form werde ich das nicht mehr weiterführen, weil ich finde, das ist kein Kindergeburtstag, das ist eine politische Veranstaltung von uns und die kann auch so in der Planung weitergeführt werden, wie die bisher geführt worden ist, aber jetzt bilden sich irgendwie 1000 Teams darum herum und da mache ich nicht mehr mit. Also jetzt zum Kölner, das ist so, als die Moni mich, ich habe mit der Moni nur mal kurz im Ablauf gesprochen auf dem Landesparteitag in Münster, als sie in die Liste gewählt worden ist und habe ihr das damals angeboten, habe gesagt, wenn sie da Probleme kriegt irgendwie zeitlich, dann soll sie sich an mich wenden. Das hat sie dann irgendwann auch gemacht. Und dann ist das bei uns wahrscheinlich ein bisschen, dann hat sie nur gedacht, ich mache nur den Kölner oder so. Ich habe gedacht, ich mache den Ganzen. Dann gab es jetzt so ein bisschen Stress hin und her. Letztlich ist es dann irgendwie auch im letzten Vorstand beschlossen worden, dass ich das jetzt im als Orga-Team sozusagen mache. Dann habe ich einfach mal angefangen, Räume zu suchen und die Feuerwache ist eben halt mitten im Herzen in Köln relativ gut zu erreichen. Parkplätze sind ein bisschen drumherum, um das direkt mal abzuklären. Da gucke ich aber jetzt noch, das werde ich auch noch die Tage auf die Liste setzen. Ich muss mir das nochmal genau angucken, wo man da parken kann, dann muss man 5 Minuten gehen. So ÖPNV-Anbindung ist wichtig und Barrierefreiheit war auch wichtig. Nicht alle Räume sind barrierefrei, aber so ist das irgendwie auch so ein bisschen entstanden. Auch jetzt mit Köln. So, und als das irgendwie knapp wurde mit dem Termin, habe ich halt die Feuerwache, die hatten genug Räume frei und ich habe VHS angefragt und hier dieses Jugendgästehaus, also Jugendherberge. Und die wollen so exorbitante Preise dafür haben für ihre Räume, das ist nicht machbar. Und hier haben wir 6 Räume zur Verfügung für 400 Euro an einem Tag. Das fand ich sehr in Ordnung. So, da ist ein großes Plenum auch dabei, wo wir alle Platz haben und so. Wir können da uns selber verpflegen. Wir haben Verpflegung in der Nähe, also wir brauchen im Prinzip keine, also die AG Schnittchen, wollte ich auch jetzt in der Kürze der Zeit ein bisschen entlasten, dass die da jetzt nicht groß kochen muss oder so. Da ist wirklich genug rundrum, Dönerbuden, Pommesbuden. Da ist auch selber ein Restaurant dabei, was allerdings dann ein bisschen teurer ist. Da kam jetzt nochmal die Frage auf, ob die uns Sonderpreise machen. Wahrscheinlich nicht, weil sie haben, als wir einen Stammtisch da mal haben wollten, auch nicht so wirklich reagiert. Also das ist ein Pächter, der ist da relativ schmerzfrei. Rundherum ist es aber eigentlich ein schöner Ort und den werdet ihr hoffentlich sehen, wenn ihr alle kommt. Was im Moment Stand der Planung ist, angemeldet sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Arbeitsgemeinschaften oder Arbeitsgruppen bisher. Und wobei sich im Moment dann 2 nur über einen halben Tag bearbeiten dürfen. Und aber wir, wenn wir zum Beispiel jetzt so TDPA noch, also Liquid Feedback noch reinkriegen oder so als Diskussionsforum, gerade auf dem TDPA, dann sollten wir das vielleicht auch mal überlegen, ob wir dafür vielleicht nicht auch uns mal einfach dann einen halben Tag dafür Zeit nehmen sollten. Das muss dann nur einer moderieren. Ja, so ist im Moment der Stand und nach kommen auch alle an und ja, und nach läuft das auch. So, und so meine Intention dabei, das zu übernehmen, war übrigens, dass ich gesagt habe, das ist eine wichtige Veranstaltung, die ist wichtig für unsere innerpolitische Arbeit. Und die muss einfach auch, wenn die Moni nicht so viel Zeit hat, einfach vernünftig weitergeführt werden. Das heißt, ich habe dann auch angefangen, das da ein bisschen rumzukonzipieren, dass wir da so eine Art Reise-TDPA auch machen. Ich meine, wir haben das Coininghaus in Dortmund, jetzt hätten wir die Feuerwache, die relativ preiswert ist. Und dann habe ich auch irgendwie in der ersten Mail schon mal angefragt, guckt doch mal bitte, ob ihr irgendwo Räume findet, die für uns geeignet sind oder wo wir genug Räume haben und so. Und da war die Melanie zum Beispiel, die hatte auch schon angefragt, welche Rahmenbedingungen. Ich wusste auch nicht vorher die Rahmenbedingungen, dass Monis Mail hat gesagt, hä, es gibt kein Team, ich habe das so gemacht und Gelder musst du beim Landesvorstand beantragen, was ich ja dann auch gemacht habe. Und weswegen das so spät jetzt auch gekommen ist, das tut mir auch leid, weil aber der Landesvorstand das Geld genehmigt hatte, aber mir nicht Bescheid gesagt hat. So, und ich wollte nicht auf den 400 Euro sitzen bleiben. Obwohl ich insgeheim das schon bestellt hatte. So, wo die Rechnung auch demnächst bei euch einläuft übrigens. Steffi, gehe ich mal von aus, dass die zu deinen Händen kommt. So, ja, so ist im Moment der Stand. Und die Wiki-Seite steht. Und ich fand jetzt nicht unbedingt wichtig, dass wir da noch ein Pad irgendwie zusätzlich haben, weil ich finde, das können wir über die Wiki-Seite ganz gut alles handeln und ja, und das wäre so mein Vorschlag auch gewesen, dass wir das so ein bisschen, dass ich das, es muss aber nicht sein, das könnt ihr euch bitte jetzt entscheiden, dann bitte ich ja auch jetzt eine definitive Entscheidung von euch. Ich habe da keine Lust, das mit den Teams immer, die sich bilden. Das war so angedacht, dass die Organisation irgendwie in einer Hand bleibt, das kann man relativ gut selber machen und dann aber vor Ort für den Tag Support-Team ist mit 2, 3, 4 Leuten, die irgendwie sich noch mal ein bisschen um Flipchart kümmern. AG Schnittchen ist ja so oder so immer dabei. Die würde ich so oder so parallel immer ins Boot holen. Aber nicht jede Mail mit 30 Leuten irgendwie abklären. Da habe ich keinen Bock drauf. So sieht's aus. Und das müsst ihr jetzt entscheiden als Vorstand auch, wie das jetzt weitergeht dann. Also ich bin da nicht, ich habe selber genug zu tun. Von daher ist es ne? Also nicht schlimm, wenn jetzt ihr sagt, ihr wollt ein anderes Team haben oder ein festes Team, wie auch immer. Ja, also ich würde erstmal vorschlagen, wir werden jetzt diesen TDPA jetzt durchführen und die zukünftige Ausrichtung, wie sowas organisiert werden soll. Ich stimme dir dazu, dass wir solche Dinge gerade raus und besser organisieren müssen. Das haben wir vorhin auch schon besprochen, als es um das Thema LPTs und so weiter ging. Also von daher muss sowas zukünftig auch besser organisiert werden. Aber das werden wir ganz bestimmt nicht hier und heute Abend beschließen, wie das zukünftig organisiert wird. Da werden wir uns dann in Ruhe Gedanken drüber machen. Ja, mach das ruhig. Kein Problem. Also was ich eben halt dann sinnvoll erachten würde, ist, dass wir eine längerfristige Planung auch von den Terminen haben, sodass man eben halt auch Räumlichkeiten auch vielleicht im am dritten TDPA im Jahr finden kann, die dann frei sind oder so, wo man das auch dann gut machen kann. Also das Coininghaus wird uns auch nicht immer jetzt empfangen zu Terminen, also so würde ich es dann halten. Ne? Dass man alle 3 Monate ganz klar irgendwie einen festen Termin hat, der auch passt im Kalender so von unseren anderen Terminen, LPT und BPT. Und ja, wir brauchen eine feste Jahresplanung, sehe ich genauso. Also genau. Am besten, wenn wir quasi 4 TDPAs und 2 LPTs von vornherein planen und das Jahr im Grunde genommen immer gleich aussieht, dann haben wir im Grunde genommen schon mal eine feste Struktur drin. Genau, so denke ich das auch. Das ist, finde ich, ganz eigentlich sehr gut. Ist im Übrigen auch sehr gut für die Presse, weil je besser der, also wenn der Terminkalender feststeht, dann kann die AGÖA zum Beispiel auch gezielter auf solche Sachen hinweisen. Ja, finde ich auch wichtig und vielleicht auch dann immer vor den LPTs sozusagen 1 oder 2 Wochen vorher den TDPA setzen, damit man da programmatisch nochmal an Anträgen arbeiten kann oder so. Okay, dann gibt's dazu noch was? Nö, eigentlich im Moment gibt's nicht. Ich würde nur gerne, ein bisschen schwierig ist, wir haben die Räume so preiswert gekriegt, weil wir sozusagen eher nicht öffentlich sind. Das ist gerade ein bisschen in meiner Seele pochen da 2 Herzen, dass wir das offiziell über die Webseite rausgeben. Aber ich würde gerne nächste Woche nochmal eine kurze Info über den TDPA geben auf unserer NRW-Seite. So eine Art Pressemitteilung sozusagen. Das würde ich aber dann mit dem Achim nochmal ausbaldowern, wie wir das formulieren. Dass wir da auch, dass der ein oder andere Journalist sich dann auch da mal blicken lässt. Okay. Gut. Gibt's zum Thema TDPA noch Fragen? Vielleicht in dem Zusammenhang, das halte ich eh nicht für verkehrt, halt so parteiinterne Veranstaltungen einfach mehr oder weniger als PM halt einfach anzukündigen. Sicher nicht verkehrt. Ja, okay. Ich würde gern Thomas Heck hören, der extra hochgekommen ist. Ja, weil es noch Infos gibt. Wir haben, Oliver ja nicht da, aber am letzten Stammtisch noch ein kleines Orga-Team gegründet, damit das hier auch organisatorisch alles über die Bühne geht. Da sind ein paar Fragen aufgekommen, die würde ich ganz gerne mal hier reinstellen wollen. Einer davon ist, helfen wir ein bisschen auf die Sprünge. Eine Woche vor dem TDPA muss ja immer so eine Art Call for Topic oder Call for Action erfolgen. Das sollte ja durch den LV geschehen. Ist das so richtig oder wie sind da die Erfahrungen? Wenn einer damit was anfangen kann. Ich glaube, nee. Da könnte Jörg was zu sagen, wenn überhaupt, oder? Ich bin der Meinung, sowas sollte durch die Organisatoren geschehen. Bin ich ehrlich gesagt auch. Okay, können wir auch machen. Nur nett, vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal publizieren, weil auf unserer Seite sind zwar jetzt, glaube ich, schon ein paar Leute drauf, aber es könnten durchaus noch viel mehr sein. Also insoweit, vielleicht könnt ihr ja mal irgendwo was reinstellen oder auf die Mailinglisten machen oder so. Also auf die NRW-Info könnt ihr ja auch selber schreiben zum Beispiel, ne? Das wisst ihr aber. Ja, das ist klar. Ich dachte, wenn der Landesvorstand vielleicht das noch ein bisschen propagiert oder so. Also du kannst immer dann, wenn du sowas hast, dann, wenn du twitterst, schreib mich an und sag hier, Chrissy, interessant, bitte verbreite das mal. Ich bin da, wenn das nicht irgendwas ist, was gegen meine Prinzipien verstößt, verteile ich gerne alles und dann, ja. Okay, dann schreibe ich dir das nochmal. Das andere ist Technik, WLAN vorhanden, aber wir können nicht garantieren, dass es in allen Räumen ist. Verpflegung ist auch okay. Das ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Braucht ihr noch Veranstaltungstechnik? Genau, das war der zweite Punkt. Rechner, Drucker, Papier gibt es. Ich lese nur ganz kurz die Frage ein bisschen vor, die ich hier in meinem Skript stehen habe. Werden Beamer, Flipcharts, Mikrofone, Boxen von der AF gestellt? Was stellen wir selber und was wird von der AG Technik zur Verfügung gestellt? Ja, wen können wir da anhauen von der AG Technik, genau? Das wäre dann entweder der Kai Schmalenbach, aber der hat ja im Moment relativ wenig Zeit. Ansonsten ist das der Ansgar, unter Twitter ist das der Bubiman und die sind von der Technik und die können euch sicherlich sagen, was ihr da braucht. Haben die denn schon mal beim TDPA supported? Ich meine aber nicht, ne? Ja, aber der Bubiman, also der Ansgar, der war beim letzten Mal auch da und die müsst ihr dann halt einfach fragen, ob die euch helfen, fragt die AG Technik. Ja, aber bisher kam von den aus den AGs muss ja die Anfrage kommen und bisher kam da eine Flipchart und Flipcharts sind jetzt genug organisiert, also das ist schon alles okay. Ja, stellt uns einfach mal eine Liste auf und schickt eine Mail und dann gucken wir, was wir besorgen können, was wir selber haben, beziehungsweise was dann eventuell noch irgendwie organisiert werden muss. Ja, dann sei doch so lieb, schick mir einfach eine Info an meine Mailadresse mit deinem Namen, dann sage ich dir das. Aber es ist letztlich im Normalfall, wie das bei den anderen TDPAs war, kamen wir mit den Flipcharts ganz gut klar und mit dem WLAN. Wir haben WLAN, wir haben einen eigenen Zugang dazu. Das schreibe ich mir jetzt nochmal ganz dicke auf, nicht, dass das da an dem Tag schief geht, dass sie uns den noch freischalten. Und ansonsten ist eigentlich alles ist soweit geklärt. Die Rechnung geht an Landesvorstand, soweit. Und Kosten kommen für den Einzelnen nicht auf, außer die Fahrtkosten und die Verpflegung. Insofern wird es auch für alle relativ günstig. Und parken müssen wir eben halt, ihr könnt immer ein bisschen in der Umgebung, kann geparkt werden. Das gebe ich aber dann noch übers Wiki bekannt. Genau, also alles, was jetzt nicht zwangsweise den Vorstand betrifft, könnt ihr ja auch euch in einen anderen Raum zurückziehen und darüber sprechen. Und parken, das ist, glaube ich, was, das ist super, wenn das über die Mailingliste dann geht. Ja, wäre schön, wenn ihr noch ein bisschen vom Vorstand supportet, den TDPA jetzt, weil er auch ein bisschen kurzfristig gerade ist. Aber dafür haben sich ja schon auch ein paar AGs gemeldet, die was machen. Insofern, ich habe da jetzt nicht wirklich Angst, aber ein bisschen twittern ist immer gut. Und dann kommt jetzt nochmal nächste Woche, würde ich nochmal eine Mail über die Infoliste einfach schicken und mit dem Achim vielleicht nochmal quatschen, ob wir eine kleine Pressemitteilung dafür auf die Seite setzen. Ja. Aber bitte sprich den Joachim so früh es geht an und nicht das nächste Woche, dann ist das nicht so gedrängt. Nee, das kann ich diese Woche noch machen. Ach ja, kleiner Kommentar. Ich habe gerade diese Seite hier gefunden. Ich schreibe sie mal hier rein. Könnt ihr die sehen? Nein. Könnt ihr sie jetzt sehen? Jetzt ist sie da. Ja. Wunderbar. Also bis auf, dass da steht das Datum, ach, okay, wenn ich auf die Stadt klicke, dann komme ich ja drauf. Das muss man natürlich auch erstmal checken. Also irgendwie wäre es sinnvoll, wenn auf der Seite nicht die Stadt verlinkt wäre, sondern wenn TDPA 2012.3 verlinkt wäre, dann wäre das jetzt ein etwas mehr legasthenischer Mensch als ich, würde er das schon nicht mehr raffen. Ich habe gerade nämlich schon gedacht, dass, ja, was bringt mir denn das Datum, wenn da sonst nichts steht? Ja, ich habe das so gemacht, weil die Moni das auch bei den anderen so gemacht hatte. Okay, aber das müssen wir doch jetzt nicht, diese Details nicht jetzt in der Vorstandssitzung machen. Nee, nur vielleicht einen ganz kleinen Hinweis. Schickt nicht alle Infos nur an den Olli, der hat unter Umständen nämlich einen zeitlichen Flaschenhals. Es stehen da noch zwei weitere Mitglieder des Orga-Teams. Das wäre lieb, wenn er die mit in CC nimmt. Danke nochmal. Okay, ich würde nämlich gerne hier so langsam auch zum Ende kommen. Wenn wir das Thema TDPA jetzt abgeschlossen haben, ich habe bei mir auf der Liste jetzt noch stehende Räume für Veranstaltungen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass wir da eine vernünftige zentrale Liste erstellen, sodass wir da auch was haben, auf das wir zugreifen können und würde das an der Stelle jetzt auch einfach überspringen mit dem Hinweis auf das, was wir vorher gemacht haben. Wie gesagt, es gibt eine Unterseite von AG Events, da stehen schon einige. Genau, also das muss einfach an einer Stelle mal auch zentral zusammengefasst werden, dann auch mit entsprechenden Parametern und so. Ich stelle mir vor, dass wir für unterschiedliche Veranstaltungen, unterschiedliche Raumklassen dann auch sammeln, heißt für LPTs, für TDPAs und für AG-Sitzungen sowas machen. Also wirklich in einem ganz kleinen Rahmen, wo man dann wirklich nur mit, ich sag mal, 20 Leuten zusammensitzt. So, dann würde ich jetzt gerne einmal nach oben springen wieder, weil wir jetzt hier mittig reingegangen sind. Und zwar das Thema hier Probleme im Landesverband. Mir ist jetzt in ein paar Tagen schon, sind mir ein paar Sachen herangetragen worden. Es gibt an einigen Stellen echt Stress im Landesverband. Leute, die ja nicht mehr an einem Strang ziehen und da gibt's Probleme, Vorwürfe, Zeugs. Das, an manchen Stellen ist es einfach Kinderkram, an anderen Stellen haben sich da echt Fronten schwer verhärtet. Ich würde an der Stelle gerne vorschlagen, dass wir uns überlegen, ob wir nicht langfristig ja irgendwas in der Form Mediatoren oder sowas ins Leben rufen, die an solchen Stellen eben in so, ich nenne es mal Krisengebiete, gehen, um dann versuchen, da eine Lösung zu finden, wo die Leute vor Ort nicht mehr miteinander klarkommen, weil das kann nicht aus der Gruppe heraus geschehen, da muss jemand von außen daherkommen. Ja, zwei Dohe war ein Gedanke, genau denselben Gedanken habe ich heute auch gehabt. Ich hatte die Bezeichnung Deeskalationsteam irgendwie im Hinterkopf und ja, bin ich auf jeden Fall für, müssen wir zusammenstellen und vorantreiben. Ich bin nicht dafür, dass das Deeskalationsteam heißt, weil das, also mental ist es halt so, wenn das einen sehr markanten, harten Namen hat, dann neigen die Leute dazu, das nicht zu benutzen, weil das dann eben direkt auf die Eskalation hinweist. Genauso wie niemand das Schiedsgericht anfragt, wenn er irgendwelche Probleme bei sich in der Stadt hat, die geklärt werden wollen, weil du nicht sofort das Gericht ansprechen willst. Über die Namensgebung sollten wir uns halt dann nochmal Gedanken machen, aber ansonsten finde ich das eine super Sache, die wir auf jeden Fall auch aufnehmen sollten. Ja, also wie gesagt, Namensgebung, da muss man einfach drüber nachdenken, stimme ich dir voll zu. Grundsätzlich, ich stelle mir halt eben so eine Organisationseinheit auch vor, wo Leute, die quasi irgendwo Stress haben, auch erstmal spontan hingehen können, ja, die anmailen, hier, hallo, wir haben hier Stress in der und der Form, noch bevor eventuell da, wer weiß was, wie hoch eskaliert wird. Ja, einige Kreise oder auch Regionen haben sich ja auch in Mitgliederversammlungen schon Ombudsleute gewählt, die genau dieses lokal dann tun sollen. Ich kenne ein konkretes Beispiel, wo es richtig zur Sache geht. Da gibt's auch einen Ombudsmann, aber der sitzt halt mittendrin. Und das ist in vielen Fällen eben genau das Problem. Wenn du in einer Stadt ein Problem hast von zwei Gruppen, die aus welchen Gründen auch immer nicht miteinander klarkommen und der Ombudsmann sitzt mittendrin, dann kriegst du das nicht geregelt. Du musst jemanden von außen haben. Ja, das ist ja gar nicht das, was ich sagen wollte. Entschuldigung, aber da sind eventuell schon Leute, die man nutzen kann, auch dann halt überregional woanders Unterstützung zu liefern. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Ja, natürlich, das sind natürlich sinnvoll, die quasi zu nehmen und sagen, okay, geh eine Stadt weiter und kannst du da helfen. Okay, tiefer wollte ich an das Thema heute auch gar nicht rangehen, war halt eine Idee, die wir kurz ansprechen sollten. Nächster Punkt ist Vorstand Sprechstunde. Eine Idee auch erstmal nur zum als Gedankeneinwurf und zum Sacken lassen wäre eine regelmäßige Vorstandssprechstunde, eventuell hier im Mumble, die stattfindet. Und das würde allerdings hauptsächlich eben erstmal mich betreffen, weil ich ja nach innen arbeite, wenn es eben darum geht, ah hier, wir haben dieses oder jenes Problem bei der Gründung des AKs oder wie müssen wir unsere Protokolle führen oder irgendwie sowas in der Richtung. Um das Ganze nicht über einen RT zu machen oder irgendwelche Mails, wo dann Sachen nicht gut zu klären sind, sowas über eine Sprechstunde zu machen, wo man dann halt reinkommt und sagt, hier, erklär mal eben, was müssen wir dabei beachten oder kann man so Sachen aufnehmen. Ich würde für meinen Teil das demnächst mal einfach in so einen Terminplan reinsetzen und das Ganze einfach mal als Versuchsballon starten. Würde ich dabei auch unterstützen, soweit. Finde ich gut, habe ich ja auch in meiner Rede angekündigt, dass ich sowas geil fände, wenn wir das machen würden. Und möchte ich dich gerne bei unterstützen, wenn du meine Hilfe mal brauchst. Oder auch so gucke ich dann vielleicht rein, wenn ich Zeit habe. Ja, gut. Ich fände es toll, wenn wir da eine FAQ draus ableiten könnten. Ja, auf jeden Fall für eine gute Idee, ja. Okay, nächster Punkt war Handyverträge. Dennis hatte bei der Erstvorstellung ein bisschen was erzählt über die Sache Telefoniekosten. Jetzt ist es schade, dass Dennis gerade nicht da ist. Du meinst den Carsten Dennis, oder? Ja, klar. Entschuldigung, natürlich Carsten. Dennis. Es ist 23:30 Uhr. Es ist in 5 Stunden ist wieder die Nacht rum. Ich dachte, ich hätte was verpasst. Nein, Carsten, nicht Dennis. Okay, ersetze Dennis durch Carsten. So, und zwar bei den Handyverträgen, also gibt ja da so verschiedene Varianten. Eine Idee, die wir eventuell mal überlegen sollten, ist, ob wir vielleicht Handyverträge anschaffen mit einem Endgerät, die dann quasi dem Landesverband gehören, vom Landesverband bezahlt werden und dem jeweiligen Vorstand quasi nur ausgehändigt werden zur Nutzung. Das machen Firmen auch so mit Firmenhandys und so weiter. Da hätte man dann eine komplette Trennung, auch was die Finanzen betrifft. Man bräuchte da nichts separat abrechnen. Nachteil ist natürlich, man schleppt ein zweites Handy mit sich rum. Würde ich gerne vertagen, bis Carsten ja da ist. Ja, natürlich. Wie gesagt, ne, ich bin davon ausgegangen, Carsten ist eventuell da und einfach nur erstmal reingeworfen und da müssen wir mit Sicherheit auch noch intensiver drüber sprechen. Also von daher können wir das gerne vertagen. Thema Agenda-Setting. Hatten wir auf dem im Mumble AG Öffentlichkeitsarbeit wurde das angesprochen. Ich würde gerne das Thema unterstützen. Weiß jeder, was mit dem Thema Agenda-Setting gemeint ist? Nein. Okay, dann werde ich das mal ganz kurz anreißen. Ganz kleines bisschen langsamer. Ja, klar. Okay. Du kannst ruhig weiterreden, nur paar Silben pro Minute weniger. Okay, also das Thema Agenda-Setting. Es geht der AG Öffentlichkeitsarbeit darum, dass wir bis jetzt eigentlich, was Pressemitteilungen oder überhaupt das Auftauchen in der Presse, immer nur reagiert haben. Wir haben ein bestimmtes Thema, ACTA ist auf den Plan gekommen und wir haben darauf reagiert, indem wir eine Pressemitteilung gemacht haben. Agenda-Setting soll das Pferd eigentlich von einer ganz anderen Seite aufzäumen. Und zwar nehmen wir Themen aus unseren Fachbereichen, aus der AG-Bildung, aus der AG-Urheberrecht und so weiter und sorgen dafür, dass wir die Themen liefern, indem wir einfach einen Jahresplan aufstellen, wo wir auf ganz bestimmte Themen hinarbeiten und die immer und immer wieder dann auch in die Presse lancieren, sodass das für die Journalisten interessanter wird, weil da regelmäßig von uns was kommt und wir natürlich auch eine gewisse Durchdringung der Materie bekommen. Wir haben eine gewisse Penetranz, die dahinter hängt, weil wir eben auch nach außen hin zeigen, dass wir an den Themen arbeiten. Das soll letztendlich so eine Art Roadmap geben, wo dann im Grunde genommen steht, so im nächsten Monat machen wir wieder was zum Thema Bildung. In dem Monat drauf machen wir wieder was zum Thema Umweltschutz, Fracking zum Beispiel und so weiter, also so dass wir da wirklich kontinuierlich dabei sind. So, und die AG Öffentlichkeitsarbeit hätte jetzt gerne von uns quasi einen Startschuss. Unterstützen wir das, dass wir dieses Agenda-Setting machen wollen, dann hätten sie gerne von uns die Genehmigung, loslegen zu können. Von meiner Seite Peng. Also Peng im Sinne von Startschuss. Ja, schließe mich an. Genauere Einzelheiten müssen wir sicherlich dann nächstes Mal nochmal besprechen oder klären, aber prinzipiell erstmal Daumen hoch, klar. Jawohl. Grundsätzlich. Ja, relativ. Grundsätzlich. Es geht darum, dass wir ein paar Finanzen dafür brauchen, aber ich denke mal, das Thema ist auch hier oben, da können wir dazu mehr sagen. Ich sage ich nochmal zwei Sätze grundsätzlich dazu. Der Antrag dazu, der ist vor zwei Vorstandssitzungen schon mal vorgelegt worden, ist auch diskutiert worden und sollte eben jetzt vom neuen Vorstand verhandelt worden, ist aber jetzt nicht quasi in die Wiedervorlage reingekommen, müsste dann nochmal übernommen werden. Und grundsätzlich ist so, der Klaus hat das schon ganz gut dargestellt, es gibt noch eine Ergänzung, es geht nicht nur um Pressemitteilungen und damit Themensetzung, sondern es geht auch um zum Teil Veranstaltungen, die damit verbunden werden, um das Ganze dann auch dadurch interessant zu machen, dass wirklich Highlights gesetzt werden, die eben von der Piratenpartei ausgearbeitet werden und dann ganz unterschiedliche Instrumente genutzt werden, wie zum Beispiel Journalistentreffen oder auch Aktionen, die man vor Ort macht mit Piraten und das aber eben an einem Thema angehängt, was dann erkennbar eben sich immer weiter auch zu politischen Aktivitäten dann entwickelt und damit eben unsere Nachhaltigkeit auch belegt. Kamerad Beck, leg los. Ja, was soll ich sagen? Das ist im Grunde alles, also es geht halt darum, Kette zu verknüpfen von, um es mal so platt zu sagen, PR-Aktionen. Und das Konzept ist darauf angelegt, dass die PR-Aktionen aus den AKs kommen. Das wäre also jetzt der nächste Schritt, ein Rundschreiben an die AKs zu machen, denen das Konzept vorzustellen und die erstmal bitten, einen Terminplan und ein Brainstorming zu machen. Und wir hatten halt angefragt, ob wir für sowas ein PR-Budget haben können. Ich habe allerdings natürlich überhaupt keine Ahnung, wie die Finanzen so bestellt sind im Verband. Ich kann auch nicht so viel sagen, wie viel man dazu braucht. Alles, was ich weiß, ist, es wäre schon nicht schlecht, wenn man sowas stellenweise hätte, damit man sich nicht nur auf runde Tische im Mumble beschränken müsste, sondern vielleicht doch mal sowas machen könnte wie eine Exkursion mit ein bisschen Pressebewirtung oder halt irgendwas in der Richtung. Weiterhin kam jetzt übrigens die Anregung, dass wir das dann auch nochmal in Verbund mit der, also dieses Rundschreiben, was ich gerade angekündigt habe, dass wir das nochmal mit einem Fraktionsvertreter abstimmen. Denn wenn die Fraktion da ihr Gewicht hinterhält, die kann sich natürlich nicht direkt in diese Geschichte einbeziehen, weil wir die Finanzen ja trennen müssen, ne? Und Fraktion kann nicht für Verband Werbung machen und umgekehrt. Aber halt den Aufruf dahinter setzen und das halt mit denen abstimmen. Also ein schönes Beispiel war im Prinzip, also für den öffentlichen Nahverkehr im Prinzip zu zeigen, man könnte trutsch, ich meine, okay, finanzierbar ist es da wahrscheinlich nicht, einfach nach Hasselt fahren mit ein paar Abgeordneten und denen zeigen, wie es da eben läuft und da eben mit denen debattieren. Ist natürlich ein bisschen sehr teuer, aber sowas in der Richtung ein bisschen kleiner sollte möglich sein. Gut, dann würde ich jetzt an der Stelle Folgendes zur Abstimmung stellen wollen. Und zwar, dass wir grundsätzlich für das Agenda-Setting sind und dass wir die AG Öffentlichkeitsarbeit an der Stelle bitten, auszuarbeiten, was für finanzielle Rahmenbedingungen da eventuell notwendig sind, sodass wir dann über den finanziellen Aspekt nochmal separat abstimmen. Ja, das möchte ich unterstützen. Also ich finde das grundsätzlich sehr gut. Das ist auch das, was ich heute noch meiner Fraktion gehört habe, was die Moni gesagt hat, was die in der Sommerpause sich so vorstellen, anzugehen. Da solltet ihr euch auf jeden Fall abstimmen. Finanzrahmen, ganz wichtig, da brauchen wir eine Vorstellung von euch, was ihr braucht, was ihr machen wollt und dann können wir entscheiden, ob das passt. Ja, ist okay. Machen wir, arbeiten wir aus und das kriegt ihr auch. Danke. Ja, super. Gut, dann bin ich da schon mal dafür, dass wir, also ich stimme schon mal dafür und dann dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Dafür. Jörg? Der schläft schon. Keine Stimme ist Enthaltung, oder? Ja, glaub schon. Weggeh nicht. Okay. Okay, letzter Punkt bei mir auf der Liste ist das Thema UG-Firma. Da ist ja auf dem LPT relativ viel drüber gesprochen worden. Ich würde an der Stelle jetzt hier ganz gerne nochmal die Dringlichkeit dessen betonen, dass wir auf jeden Fall dafür sorgen, wenn das Ganze an den Start geht, es nicht direkt eine Firma ist, die der Partei gehört, sondern dass es ein eigenständiges Unternehmen ist, das separat ist, wo die Gesellschafter aus der Partei kommen können, aber die Firma selber unabhängig ist, damit wir nicht in die Haftungsfalle reingeraten. Also es gibt diverse Beispiele dazu. Ein Produkt ist nicht in Ordnung, da wird jemand durch eines der verkauften Produkte verletzt, stirbt womöglich, dann kann uns die Haftung die komplette Partei um die Ohren schmeißen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass an der Stelle die Aktion, was der Bund da plant, auf gar keinen Fall durchgehen kann. Ja. Kurze Rückfrage, ich hatte das, glaube ich, irgendwie verpasst, wurde das auf dem LPT abgestimmt? Nein, es ist nur vorgestellt worden. Okay. Es geht nur darum, dass der Bund sowas Ähnliches plant und da aber jetzt quasi das Unternehmen quasi als internes Unternehmen der Partei führen will, was totaler Wahnsinn ist. Da werden gerade die letzten Richtlinien ausgearbeitet und dann soll das quasi starten, so wie ich das jetzt im Newsletter gelesen habe. Auf der Mailingliste. Okay, gut, aber dann. Ja, ich denke, dann sollten wir warten, bis Carsten jetzt wieder auf dem Damm ist, weil der hat genauere Informationen auch zu den ganzen Sachen. Ja, okay. Ich habe mich da auch erst am Rande eingelesen. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Gut, dessen Idee ist eh nicht da, dann warten wir genau. Ja. Jetzt muss ich euch enttäuschen, das war nicht der letzte Punkt. Wir hatten den einen verschoben, bis ich Nachricht von Carsten bekommen habe. Die habe ich zwischenzeitlich auch bekommen. Zu der Geschichte mit der Kreditkartenbezahlung. Ah ja. Also es ist positiv von Carstens Seite, spricht nichts dagegen und dann habe ich da auch gar keine Bedenken mehr. Der Rest hatte eh schon dafür gestimmt. Ja, gut. Ich hätte da jetzt noch eine Geschichte, Übergabe Kai und Michelle. Das betrifft ja eigentlich nur die Vorsitzenden. Michelle ist ab Sonntag im Urlaub für 2 Wochen. Wollen wir die davor machen oder danach? Also wenn wir es irgendwie noch hinkriegen, würde ich sagen davor. Aber das wäre eigentlich nur noch morgen. Das ist ziemlich Harakiri, ja. Bis wann ist er denn im Urlaub? Du bist ja auch demnächst irgendwie fort oder so, ne? 2 Wochen. Also er kommt dann am 19. zurück, ja? Nee, gar nicht wahr. Von Sonntag bis Sonntag ist dann der 22. Also mir wäre es recht, wenn wir es danach machen würden, in der Woche vom 23. bis 29., weil ich viel Stress habe in der jetzt, also bis Sonntag nicht, aber so danach also ich habe auf jeden Fall viel Stress die nächsten 2 Wochen und dann wäre ich ganz dankbar, wenn wir das halt vom 23. bis 29. machen würden. Also ich werde es jetzt auch nicht mehr schaffen, weil ich morgen nach der Arbeit direkt nach Bielefeld fahre, zu dem Grünen Sozialforum. Samstag bin ich da auch und Sonntag fährt er schon. Also das kriege ich nicht mehr hin. Dann machen wir das so, wie Christi vorgeschlagen hat. Also der Zeitrahmen, der passt mir. Hervorragend. Dann fehlt ja nur noch unser nächster Termin. Ja. Ja, und das Thema Real-Life-Treffen, ne? Ja, genau. So, ich habe das, genau. Ich war ja, glaube ich, der Einzige, der da an dem Wochenende schon irgendwie Theater hat. Also wenn ich abends wieder nach Hause fahren kann und mich betrinken, dann können wir das machen, weil das Packen für meinen Wackenurlaub habe ich schon abgeschoben. Welches Wochenende? 28. und 29. Juli. Da hatte ich angeregt, ob wir da uns noch treffen wollen, weil danach ist der Fitz ja eine Woche im Urlaub und ich bin dann ab da wahrscheinlich 2 Wochen im Urlaub ab dem 30. Und das wäre sehr sinnvoll, wenn wir das dann vielleicht, wenn es geht, an dem Wochenende machen können. Also ich habe das vorgeschlagen, weil ich zum Beispiel am 14., 15., 21., 22. nicht den ganzen Tag kann. Ja. 28. 29. Also müssten ja nicht 2 Tage sein, ne? Wir hatten ja gesagt, ein Tag würde reichen, ne? Genau, also ich fahre von mir aus fahre ich auch gerne mit euch nach Buxtehude auf den Campingplatz. Das ist mir alles scheißegal, Hauptsache wir treffen uns. Was ist denn dann überhaupt? Dann würde ich gerne nur den Samstag nehmen. Dito? Ja. Damit ich Sonntag eben noch packen kann. Samstag finde ich auch gut. Irgendwo im Freibad? Freibad ist gut oder Baggerloch oder so. Ich finde ja Freibäder nicht so geil. Also ich fände sowas cool wie zum Beispiel Grillen oder so. Also irgendwas, wo jeder was mitbringen muss und am Ende kommt was Tolles bei raus. Ja gut, das können wir. Du wärst mit dem Bayernburger Stausee, da wo wir letztes Jahr gegrillt haben. Können wir uns das nicht relativ einfach machen, wenn wir uns in 2 Wochen eh treffen und der Termin jetzt relativ steht, dass sich da sicherlich genug Ideen bis dahin ergeben? Ja. Ja. Sollen wir den Mumble dann 2 Wochen montags machen? Am 16? Ja. Ich werde dann zwar geistig ein bisschen durch sein, aber können wir machen. In zwei Wochen. Am 16. Montags. Also montags, wenn das zum Regeltermin wird, dann habe ich echt ein Problem. Und der Alex auch. Nee, ich bin dafür, dass wir das nicht an einem festen Wochentag machen, sondern dass wir das schieben, weil ich denke, wir haben jeder unsere Stammtische und andere Termine, sodass wir das ja verschieben und nicht immer so einen festen Tag haben. Ja, also ganz ehrlich, mir wäre jetzt in zwei Wochen, der 17. wäre mir persönlich deutlich lieber. Ja, den fände ich auch gut. Der passt mir auch gut. Was ist denn das für ein Wochentag? Dienstag. Dienstag. Da weise ich euch dann schon mal drauf hin, dass ich da nicht da bin. Besser denn, ihr wollt die Sitzung dann abends nachts um 1:30 machen. Wann kannst du denn gut? Frag mal Fitz zu dem Thema. Donnerstags. Okay, also entweder wir müssen jetzt, oh mein Gott, es einmal schaffen, das Protokoll alleine zu schreiben. Oder, wir müssen das immer donnerstags machen, aber das wird nicht gehen. Also finde ich auch besser mit wechselnden Wochentagen, muss ich gestehen. Ich glaube, so sehr wie deinen Dienst zu schätzen und zu schätzen wissen, notfalls schaffen wir es, glaube ich, auch einmal alleine. Vielleicht. Mir ist das völlig egal. Ich wollte es euch nur gesagt haben, weil ich arbeite 4 bis 5 Tage in der Woche bis nachts um 1 Uhr und habe auch noch AKs und Stammtische. Ja gut, dann halten wir den 17. fest. Okay. Machen wir. Und der Harry L. Weber hat sich gerade bereit erklärt, unser Protokoll zu schreiben. Wunderbar. Wir erwarten dich dann am 17. hier so um 20 Uhr. Ja, 20 Uhr oder 20:30? Ja. Nee, 20 Uhr. 20. Okay, aber dann kann es sein, dass ich etwas später komme, weil ich habe um 19 Uhr noch eine Sitzung, die zwar normalerweise 20 Uhr Deadline haben sollte, aber ich weiß aus Erfahrung, dass es immer knapp ist. Harry, auch wenn du kein Pirat bist, darfst du trotzdem das Protokoll führen. Kommt aber erst um 22 Uhr, der Harry. Ah. Schreiben wir es halt doch selbst. Genau. Kein Ding. Gut. Kurze Frage, bevor ihr zumacht. Ich habe vom Carsten in der Sitzungskommission noch ein Ticket liegen. Da geht's um personenbezogene Daten. Wollt ihr das jetzt noch behandeln oder wollt ihr das dann beim nächsten Mal mit dem Carsten machen? Das wäre nicht öffentlich. Wie eilig ist das? Nicht so wahneeilig. Dann würde ich das gerne beim nächsten Mal mit Carsten zusammen machen. Ich auch. Ich auch. Weil ich muss jetzt 4 Stunden wieder aufstehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich beende dann die Sitzung. Wir haben 23.45 Uhr so rum. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für die gute Zusammenarbeit und freue mich aufs nächste Mal. Jo, schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Macht's gut.